Wer will anfangen? Christoph. Was soll ich anfangen? Du hast eigentlich zum Grunde... Das ist schon wieder sowas. Wer fängt denn an? Das Darstellen. Ne? Nein, wir unterhalten uns. Na okay, dann... Aber es muss immer jetzt erstmal jemand sagen. Genau. Ich leite ein. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ja, Pokala Podcast. So, super. Aber Relaunch. Relaunch ist heute. Ah, nee, das darfst du nicht. Doch, wie, was ist ein Relaunch? Na, dass wir heute... Neue Frage quasi. Na, dass wir es heute ein bisschen anders machen. Ja. Wir machen so, heute... Wir reden heute in Landessprache. So, Schluss aus. Sex. Wir haben hier einen Keiler. Nee, Spaß. Dass wir halt heute... dass wir ab heute ein bisschen anders machen, dass wir jetzt eben hier zu viert sitzen und das dann gleich bleibt und so. Mhm. Und wir jetzt ein festes Thema haben. Was im Grunde... Die letzten laden wir nicht hoch, oder? Na, vielleicht lade ich davon irgendwelche Ausschnitte hoch, wenn sich da irgendwas... Best of Randy. weil wir haben da ja schon wir haben da schon Probeaufnahmen gemacht, aber das hat nicht so geklappt. Nee, wir möchten euch kurz erzählen, was jetzt unser Kerngebiet sein wird, nämlich das werden Medien sein. Und damit haben wir uns eigentlich ziemlich groß gefasst, nehme ich an. Aber weil wir hatten ziemliche... Findungsschwierigkeiten, weil wir jetzt ein großes Thema haben wollten. Und jetzt haben wir Medien, damit ist alles eingeschlossen. Theater, Musik, Film, Fernsehen, Videospiele, Bücher, alles, was das Herz begehrt. Von daher haben wir uns einfach überhaupt nicht eingeschränkt. Aber wir können über vieles reden. Und deswegen haben wir uns heute als Thema Medienkonsum gewählt. So? Gewählt, ja. Und wollen wir direkt anfangen? Dann haben wir ja schon. Dann beginn mal mit einer schönen These. Mit einer These. Nein, ich würde gerne am Anfang überhaupt drüber reden, über was wir so uns anschauen und was wir konsumieren. Weil ich glaube, das ist einfach extrem viel geworden. Ich kann es jetzt schwer mit damaligen Zeiten vergleichen, aber an Mediensachen und sowas ist es ja einfach, man ist die ganze Zeit konfrontiert damit. Ich muss sagen, ich konsumiere in letzter Zeit viel mehr Fernsehen, also nicht Fernsehen, also viel mehr Serien, als ich es früher gemacht habe. Also weil der in den letzten Jahren ist diese Fülle an Serien so extrem groß geworden. Es gibt ja auch mittlerweile so extrem gute. Ja, und so viele vor allem. Ja. Ich gucke überhaupt keine Serien. Vor allem weiß ich auch nie, woran sich das bemisst, dass eine Serie gut ist. Naja, es gibt ja verschiedene Arten von Serien. Es gibt dann zum Beispiel, also erstmal eben natürlich von den Genres her, aber es gibt ja auch so Serien, die einmal jede Woche sozusagen, deswegen heißt es Monster of the Week, immer eine Geschichte abfrühstücken und zu jeder Woche ist dann wieder der Grundausgang genau gleich. Und dann gibt's die anderen Serien, die halt über die ganze Serie eine große Geschichte ziehen. Und jedes ist natürlich auf seine Art schwierig. Ich habe Sherlock mal geguckt. Also die britische? Ja. Wie fandst du die? Die mit Benedict Cumberbatch oder die neue? Die war echt gut. Die fand ich echt cool. Aber ich finde, würdet ihr die als Serie oder als Filmreihe zählen? Na, eher als Filmreihe, aber... Aber es läuft ja nur im Fernsehen eigentlich, ne? Naja, uns hat auch einen gemeinsamen Faden. Das ist vielleicht wie britischer Tatort. Da merkst du dann direkt, was so der Unterschied zwischen Deutschland und den anderen Ländern ist. Ich gucke momentan die neue Sherlock, Elementary. Hm? Und muss sagen, gefällt mir auch. Also man darf es nicht mit dem anderen Sherlock vergleichen. Weil es ist schon anders. Nee, anders. Also ich weiß nicht, wie der Original Sherlock Holmes... Du meinst den von Conan Doyle, oder wie? Genau, weil in dem jetzigen ist er ein ehemaliger Drogenabhängiger. Das ist nämlich auch so. Der ist das Original so? Im Original, das wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es richtig angesprochen wird, aber es ist auf jeden Fall, man weiß, dass er Kokain oder Heroin, auf jeden Fall drogenabhängig ist. Genau, und dass er das damals genommen hat, um in den Fällen besser zu sein, um eine bessere Denkleistung zu bekommen. Und er bekommt halt bei Elementary diese Watson, die eine Frau ist, sie hat zugestellt. Und ist echt grandios. Also wie die spielen, das ist echt cool. Ich habe auch Negatives gehört. Also man darf es halt nicht so als den typischen, also man kann es nicht mit jetzigen, momentan vorhandenen Sherlock Holmes Film oder Serien, also hier mit Robert Downey Jr. Genau. Die Filme da. Genau. Und das eben das, was wir gerade besprochen haben. Das kann man nicht vergleichen. Also da sind die anderen noch, finde ich, gehobener. Aber so als eigene Serie... Und die Fälle, die sie so haben und die Vielfalt, finde ich echt gut. Ja, aber wo läuft denn das? Ich guck's bei Amazon Prime. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wo es im Fernsehen läuft. Ich glaube, auf Vox oder Sat.1 oder echt? So. Also auf jeden Fall private. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich es mir anschauen soll, aber so richtig Bock hatte ich da noch nicht. Da ja, was ist denn da der Unterschied so elementar, Christoph? Und das gut zum Namen passen, Elementary ja. Und Elementar. Oh. Was anders? Watson ist eine Frau? Echt? Also ich glaube, wir haben am Anfang gar nicht unseren Namen genannt, oder? Nee. Ist man doch langsam. Na, im Nachhinein dann nochmal. Ja, was ist denn das Besondere? Nein, wir können ja nochmal. Ich werde es dir erläutern. Ja, genau. Josie, du hast echt gut gesagt, dass Elementar das Elementary ist. Schön. Groß anders. Also ich finde. Auf jeden Fall sind diese Folgen kürzer, oder? Mal halb so lang. Oder? Moriarty ist auch eine Frau. Okay. Aber der wurde ja auch bei Sherlock groß geändert. Der ist ja im Vergleich zum Original Moriarty auch in Sherlock komplett anders. Ja. Wie ist denn das im Original? Ein bisschen so tuntig, nein, im Original ist er ja einfach ein alt, also nicht alt, aber verhältnismäßig halt Professor, der halt so böse und so ist. Also typischer Filmbösewicht. Aber eben in dem, wie zum Beispiel im Robert Downey Jr. Film. Da ist es ja auch so ein älterer, ja. Aber eben im Neuen ist er ja so dieses komplett irre und so überspielte und manchmal so schwul schauspielend und dann wieder komplett böse und krass verrückt schauspielen. Ja, also da das, also in dem Neuen ist, so ist Moriarty, ist halt eine Frau, die sich, die und Sherlock Holmes und die sind verliebt, die waren mal ein Paar. Okay. Und aber im Prinzip hat die Moriarty ihm was vorgegaukelt, weil sie ihn studieren wollte. Mhm. Weil das ihrer Meinung nach der einzige Geist ist, der mit ihr mithalten kann. So ist es ja aber auch. Genau, die messen sich halt. Moriarty, Aber es hat wahrscheinlich auch so ein bisschen Adrian Adler mäßig. Weil die kommt ja auch bei Sherlock vor, aber auch in den ursprünglichen Büchern. Und ist Adrian Adler, heißt sie auch so. Ach, die heißt, ist Adrian Adler? Ist Moriarty, genau. Weil Adrian Adler ist nämlich eigentlich eine Frau, die auch vorkommt, aber die halt nicht Moriarty ist, sondern so eine zweite, die so die einzige Frau ist, die Sherlock sozusagen. Aber jetzt merke ich gerade, verraten wir ziemlich viel, jetzt müssen wir dann vielleicht. Warum Adrian Adler ist bekannt und so. Aber in der Folge meine ich. Also in dem Sherlock ist das, da weißt du die ganze Zeit nicht, wer Adrian Adler ist. Ja, aber du hörst immer bloß in dem Fall ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Okay. Das ist schon. Oh. Ja. Nee, das ist okay. Spoiler! Nee, ist echt gut. Also, was ist noch Unterschied? Er ist nicht mehr bei Scotland Yard. Sondern das war ja noch nie, oder? Doch. Nee, der war. Also bei Sherlock ist er also ja nur. Also bei der Serie Sherlock ist er nie bei Scotland Yard. Er ist Consulting Detective. Und NYPD. Ist er in. Nee, der ist freiberuflich, der Typ, oder? NYPD ist New York Police Department. Ja, genau. Und da ist der Berater. Der ist Berater. Ja, genau, aber so ist es ja auch in Sherlock ungefähr. Und halt in einer Vorgeschichte, die in der Serie nicht so wenig behandelt wird, war er bei Scotland Yard und ist wegen Moriarty gegangen. Also es ist, okay, es ist alles so ein bisschen... ziemlich komplex. Ja. Jedenfalls habe ich mal von Conan Doyle das Buch gelesen. Welches? Also The Valley of Fear. Ich kenne auch manche, aber nur immer als Hörbuch. Die sind, also tanzende Männchen und sowas. Ich habe das halt damals in England gekauft. Also du hast es auf Englisch sogar auch gelesen? Ich mag Sherlock übelst. Ich war, glaube ich, sogar dabei. Ja, wir haben das zusammen gekauft. Max, kennst du dich irgendwie ein bisschen? Also tangiert dich Sherlock irgendwie? Also ich kenne die, ich weiß, wer es ist und ich weiß, dass der, ich weiß sogar, glaube ich, wie es ausgeht. Komplett Sherlock. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, der Conan Doyle hat doch dann nochmal eine Fortsetzung geschrieben, genau, weil alle das wollten. Weil das Ende war alles. Aber das war doch dann relativ doof geworden. Aber ne? ich glaube, wir können es ja sagen, weil die Bücher sind so alt. In dem letzten Buch stürzen sich Moriarty. Schlucht oder genau, Reichenbach-Fall, also Wasserfall. Okay. So. Fallen die zu zweit drunter, sind tot und alle Fans haben sich riesig aufgeregt. Gibt's nicht der Reichenbach-Fall? Ist der letzte, wo der denn den. Ist das der Reichenbach-Fall? Jetzt hör auf zu voran. Ja, genau. Also die dritte Folge der zweiten Staffel ist der Reichenbach-Fall. Heißt auch Reichenbach Falls. Okay. Und ich weiß jetzt bloß noch, dass ich glaube, diese Fortsetzung dann wohl nicht so toll gewesen sein soll, weil er die ja ein bisschen wie gezwungen geschrieben hat. Ja, na ohnehin waren ja die ganzen Sherlock-Bücher auch eigentlich eher so Kleinkram, so kleine Geschichten. Ist richtig, genau deswegen. Und ich kenne halt jetzt keine expliziten Fälle. Ich habe auch die Serie nicht gesehen oder diese Filmreihe oder was weiß ich. Und ich mag eben Cumberbatch mega. Ich finde, der ist auch mega ist cool, passend einfach für die Rolle. Ja, auf jeden Fall, der kann das brillant spielen. Ja, auch zum Beispiel bei The Imitation Game hat er ja auch den, wie hieß er, Alan Turing. Ich habe ihn leider noch nicht gespielt. Und das ist genau so eine mega kluge, allen vorausliegende Rolle. Und Wobei, und natürlich auch brillant als Smaug in Herr der Ringe. In Hobbit. Oder? Naja, er macht der eine großartige Stimme. Ja, der hat eine. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich kenne die englische Stimme nicht. Die ist unglaublich. Also es ist so richtig tief und aber wohl klingt. Also oder dann hier bei dem neuen, bei den neuen Star Trek hat er ja auch Khan gespielt. Stimmt, und da habe ich ihn auch mal gesehen. Ich gucke mir allgemein gerne die englische Version lieber an. Ja, in den letzten zwei Jahren, also wurde die letzten Jahre habe ich dann halt auch immer mehr angefangen, Englisch zu schauen. Jetzt gucke ich auf Netflix, wo jetzt wieder beim Konsum sind, nur noch Englisch fast. Ja, weil das teilweise außer verliert Dokus die deutsche Fassung fies an. Guckt ihr das nur rein Englisch oder mit Untertiteln? Rein Englisch. Also wenn es schwer ist, mit Untertiteln sonst reicht. Ich gucke das meistens erst auf Deutsch und dann nochmal auf Englisch. Na, Dokus zum Beispiel gucke ich auf Deutsch, weil da also ist es meistens nicht so, dass man was verliert. Ja. Ich habe jetzt auch angefangen, aufgrund meiner Englischkenntnisse, meine Serien so auf Englisch zu gucken, aber halt mit englischem Untertitel, weil ich finde, wenn du das nicht gewohnt bist, viel zu hören, ich verstehe echt gar nichts. Gerade Sherlock Holmes ist der ja geneigt zu, also so geneigt schnell zu reden. Schnell mit Metaphern und so. Und dann auch noch die, also wenn du britisch du weißt, schaust, ist Deutsch der, und dann Englisch. Der britische Akzent ist halt natürlich extrem, weil man auch das Amerikanische viel mehr gewöhnt ist, du hörst dann britisch und das ist komplett schwieriger. Wobei ich finde, dass das Britische ist wenigstens manchmal noch so klar ausgesprochen. Ja, man versteht es. Das Amerikanische ist so fies verwaschen und das. Also ich finde auch, das Britische klingt besser, aber an sich ist das Britische irgendwie schwerer, irgendwie zu verstehen auf lange Zeit, finde ich. Also ich weiß noch, in unserer, passt es vielleicht nicht unbedingt ganz riesig drin, aber in meiner englisch-schriftlichen Prüfung hatten wir einen Text und das war von irgendeinem scheiß Mann aus Texas. Oh. Und das war schrecklich, weil du hast gar nichts verstanden. Der Texaner verstehst du gar nicht. Das klang ungefähr wie ein Bosshaus singt, du verstehst einfach nichts. Das ist nicht hier, wegen Film auf Englisch schauen. Matthew McConaughey, der ist ganz schlimm. In hier, ich habe mir versucht, was war letztens der Film? Der mit ihm, der Weltraumfilm, Interstellar. Das kann sein, ja. Interstellar habe ich versucht, also habe ich auf Blu-ray, wollte ich dann nochmal schauen und eben auf Englisch. Und du verstehst einfach gar nicht. Was Interstellar sagt. Verstehe ich nicht mehr auf Deutsch. Damit, das ist so nicht auseinander. Ja, genau. Ich finde, Interstellar ist der Film, den ich am wenigsten in meiner bisherigen Laufbahn verstanden habe. Findest du? Ja. Also auch neben Inception? Ja, Inception also habe ich besser verstanden. Ist ja beides von Nolan, Christopher Nolan. Na, Inception fand ich wenigstens weniger physikalisch. Ja, okay. Ja. Aber auch Interstellar hat, also die Sache auch, weil es so komisch erklärt ist teilweise. Dann, ja. Also, ja. Das ist doch, was hat er noch für einen zweiten Film gemacht? Ist das nicht Inception? Nee. Inception und Interstellar. Ja, die sind ja beide so. Ja. Dass du echt wobei zweimal gucken musst. Das haben wir gerade gesagt. Was hat er gerade gesagt? Ja, also, ja, aber ich fand's, Interception ist ja auch von dem, also Inception, das ist ja auch von dem und so. Du sitzt so weit. Ich hab das gesagt. Also, ja, man merkt, dass Christoph nebenher malt. Nee, um jetzt direkt umzuspringen, Max, was kannst du, also erzähl mal du mal, was du gerade so konsumierst. Was ich so konsumiere? Ich habe, weil wir jetzt bei Serien waren, ich habe bis der dritten Staffel oder einschließlich die dritte Staffel Game of Thrones konsumiert. Weil ich Game of Thrones hat mich richtig gepackt. Ich dachte am Anfang echt, es ist nur, ich sag mal, viel Blut, viel Gewalt und dann auch viel Erotik. Also ja. Aber es ist sehr, sehr viele nackte Frauen. Richtig, aber es ist eine sehr fesselnde Geschichte dahinter und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann tatsächlich nächtelang durchgeguckt, weil ich es wirklich, also das nimmt richtig mit, das ist eine. Es gab da wirklich Szenen, wo du danach so, das war wie als ob ein Teil von dir so gestorben ist, wenn da ein Sympathieträger gestorben ist oder so. Also, es ballern wollen wir nicht. Und jetzt habe ich aber, es gibt mittlerweile die vierte Staffel, glaube ich. Ist nicht sogar schon die fünfte am Drehen? Ja, also im Englischen ist, glaube ich, sogar schon die fünfte am Drehen oder so. Ich habe es halt, blöderweise habe ich jetzt aber ein bisschen den Faden verloren und ich denke mal, ich warte jetzt einfach, bis die Serie wieder ein Stück weiter ist und gucke dann nochmal ein paar Staffeln hinterher. Aber ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob es die vierte oder eben fünfte ist, dass ab einer Staffel das dann irgendwie sehr, sehr viele gesagt haben, jetzt wird's blöd. Weil irgendwie dieses aus diesem, ja, jeder kann sterben, dann nur noch so ein Gimmick geworden ist und die es halt übertrieben haben und irgendjemanden reingestellt haben und dann direkt umgebracht. So dieses, oh, es wurde wieder jemand umgebracht. Aber ich habe nicht so viel geschaut. Es geht eigentlich. Also es gibt da nochmal zwischendrin nochmal einen richtigen Schocker, wo man sich eigentlich so gedacht hat, du, der ist eigentlich relativ sicher, aber das war dann eigentlich, ja. Aber ich will es jetzt nicht verraten, weil es wird dumm. Ja, ich weil ich es selber noch nicht gesehen habe. Ich habe es aber, mir hat es jemand verraten. Ich habe Game of Thrones nie geguckt. Aber es ist sehr empfehlenswert. Ja. Ist sehr empfehlenswert. Ich habe die erste Folge gesehen, glaube ich. Und ja, die ist Folgen. Nicht so, also die ganze erste Staffel ist noch ein bisschen langweilig, ja. Aber die zweite und dritte ist dann wahnsinnig, da geht es okay. Dann Schlag auf Schlag teilweise. Ich habe immer so ein bisschen, auf RTL 2 liefen die, glaube ich, immer genau, so Blocks richtig. Abends. Genau, und das habe ich auch. Da habe ich immer so ein paar Blocks gesehen, also insgesamt vielleicht so eine halbe Staffel verteilt über die Staffeln halt. Ah, nee. Ich habe gesagt, die einzigen zwei Serien, die ich bis jetzt durchgeguckt habe, Breaking Bad und Vikings und Prison Break. Nee, Prison Break. Da habe ich die letzte Folge aufgehoben, weil der wird irgendwie nochmal so viel erklärt und das Ende verdreht sich. Und deshalb habe ich die letzte Folge, gucke ich einfach nicht. Und mir gefällt das Ende so, wie es ist. Und Lost. Lost habe ich Alter, auch durchgeguckt. War Prison Break erfolgreich? Also ich habe mal, da waren wir doch, da also war ich hab, noch klein, glaube ich, also wo das kam. Wirklich? Also ich habe gehört, dass die dann irgendwo kacke war, als die nicht mehr im Gefängnis sind. Ich muss auch sagen, jetzt bist du auch nicht der Größe, aber... Ach, danke. Nee, aber ich finde... Also es ist eigentlich wie zwei Serien. Einmal der ganze Teil aus dem Gefängnis raus und dann der Teil nach dem Gefängnis ist fast sogar noch besser. Er ist nicht mal so spannend. Dass der gerade kacke ist. Nee, er ist nicht mal so spannend. Also das kann man echt sagen, der im Gefängnis ist mit spannendste Stelle in Serien, die ich kenne. Okay. Aber das dann nach dem Gefängnis ist halt dann actionreicher und storyreicher. Wo sich dann auch alles aufklärt, was das mit dem Gefängnis dann eigentlich zu tun hatte. Ich wüsste mich nur noch, dass Adel Tawil da den Titel dazu gemacht hat. Wirklich? Dann gucke ich es nie. Das Prison Break? Ja. Sicher? Ja. Und das war gar nicht mal schlecht. Ja. Das war noch die Zeit, wo Adel Tawil noch gute Lieder gemacht hat. Ja, weil der dann noch bei Ich, da hat er schon keine guten Lieder gemacht. Ja. Aber wo wir gerade so einen kleinen Serienrundschlag haben, dann will ich kurz von Fargo erzählen, was ich letztens die zweite Staffel geschaut habe. Ja. Hast du auch schon geschaut? Nee, aber ich habe mal ein bisschen danach gegoogelt quasi, um mich ein bisschen dazu gelesen. Hat einer von euch Fargo geschaut? Uh-uh. Also Fargo im Grunde genommen, es gab den Film, der ist von, ich glaube sogar aus den 90ern. Da geht's um halt so ein kleines Städtchen in Amerika. Wo ist denn das? Halt in einem der amerikanischen Staaten, wo es eher kälter ist und viel Schnee und so. Und es geht halt, meistens sind die Geschichten irgendwie, jemand wird umgebracht und dann gibt es so Kettenreaktionen, mehr Leute sterben, Krimi. Ist es im Grunde genommen ein Krimi, der halt cool erzählt ist. Okay. Und dann gibt es auch die Serie, die halt also vor ein paar Jahren die erste Staffel rauskam, wo es dann darum geht, dass ein Mann, das kann ich spoilern, weil das passiert irgendwie in der ersten Folge direkt, bringt seine Frau um. Und das ist Martin Freeman, der ja bei Sherlock den Watson spielt. Aha. Der bringt einfach seine Frau um und einfach so aus dem Affekt und dann baut sich halt alles auf und du verfolgst halt okay. Zu großen Teilen ihn. Und extrem gut gespielt und extrem cool von Kamera, Schnitt, Spannung. Die Serie spielt vor dem Film Fargo und jetzt ist halt vor kurzer Zeit die zweite Staffel rausgekommen, die spielt für sich abgeschlossen in 70ern, also noch vor der ersten Staffel. Und wie schon gesagt, an Spannung echt extrem gut und an Erzählperspektive, an Schauspielerei ist es einfach echt toll. Und ich neben Breaking Bad eine sehr, sehr gute Serie. Ja. Dann habe ich das verwechselt. Ich habe das gerade mit Narco verwechselt. Mm. Narcos, ja. Habe ich auch Interesse dran. Ja. Spiel doch um hier, wie heißt der? So ein Drogenboss, ne? Wie heißt denn nochmal? So ein riesen Kartell auf Bord, keine Ahnung. Das wird ja auch in, also das ist doch dieser total berühmte Drogen... El Chapo, war das El Chapo? El Chapo ist auf jeden Fall ein bekannter Aber Trend. Der ist doch schon tot, oder? Ja, wurde letztens irgendwie... Nee, dann kann der jetzt nicht sein. Lebt doch noch einer, oder? Der hat sich allzu langer Zeit aus dem Gefängnis raus... Ja, aber der ist das nicht. Der wurde da umgebracht. Na, irgendwas war letztens mit El Chapo in Ja, aber das ist der nicht. Narcos, wer ist denn der nochmal? Hat das nicht sogar was mit Narco zu tun? Da reden die sogar in Breaking Bad drüber und das Buch. Aber mir fällt der Name nicht ein. Wahrscheinlich dann in 10 Minuten. Ja. Nutzt ihr irgendwelche Streams? Also wenn ihr so viel schaut. Oder Josie, willst du eine Serie präsentieren? Hast du noch irgendwas? Nee, ich gucke wie gesagt keine Serien. Das reizt mich eigentlich gar nie. Ich würde vielleicht nochmal die Cartoon-Ecke ansprechen. Also ich bin ein riesen South Park-Fan. Die Cartoon-Ecke. Cartoon-Ecke? South Park ist aber auch echt cool. Also ich habe, glaube ich, jede Folge mindestens zweimal gesehen. Krass. Bis auf die 18. Staffel, weil die ist noch nicht... Also ich gucke das immer online auf southpark.de. Ist ja auch legal dort verfügbar. Richtig, da sind ja alle. Cool. Aber das Problem ist, dass die Folgen immer mit... Delay bringen. Das heißt, jetzt im Fernsehen kommt teilweise schon die 19. Staffel und die 18. ist dort leider noch nur in purem Englisch. Und es gibt manchmal, also ich fand das jetzt gerade bei der 18. Staffel cool, da hing, ach nee, die 18. ist jetzt raus und die 19. ist jetzt wieder bloß in Englisch da. Und auch noch nicht vollständig. Also da fehlen immer noch Videos teilweise zwischendrin und so. Und gerade bei der 18. war das Coole, da hing irgendwie eine Folge hat auf die andere aufgebaut. Das heißt, wenn man die 18. von der ersten bis zur letzten durchgeguckt hat, waren das da ganz viele Insider drin, die man nur verstanden hat, wenn man die Folgen davor geguckt hat. Ja. Und das fand ich absolut großartig. Das war vorher noch nie. Ja. Ja, und wenn du das angesprochen hast, kurz South Park, dann möchte ich kurz Rick and Morty ansprechen. Ich weiß nicht, ihr kennt es wahrscheinlich. Anne, Chris hat, glaube ich, mal ganz kurz bei mir reingeschaut. Was ist das? Das ist so eine Zeichentrickserie, im Grunde genommen einfach ein Großvater und sein, also Großvater Erfinder, totales Genie, aber totaler Menschenhasser und sein klein, also sein Enkel reisen halt durch Universum, also mit so einem Portalkanone in verschiedene Paralleluniversen zukünftig. Doch, genau. Und das baut sogar auf Zurück in die Zukunft auf, weil die Charaktere Rick und Morty sind so ein bisschen wie Doc Brown und Marty und aber halt ursprünglich war das nur so ein Gag. Kam das nicht mal als Kinofilm oder so? Nein, Zurück in die Zukunft ist ein Dreckkinofilm. Nee. Rick und Morty nicht. So, nee. So ein Trickdingens irgendwie. Du meinst Wallace and Gromit? Nee, das habe ich aber tatsächlich mal geguckt. Nee, aber Rick und Morty, extrem guter Humor, sehr, sehr lustig, teilweise sehr, sehr rüde. Brutal? Oder habe ich die Folge in Brutal, rüde, aber ist halt Zeichentrick und also, weil ich freut mich, dass langsam so ein bisschen wieder die Zeichentrickserien auch für Erwachsenenpublikum werden und das nicht einfach, okay, Zeichentrick ist für Kinder, das finde ich ziemlich cool. Also von daher, ja. Habe ich keine Beziehung zu. Ja. Nee, aber jetzt wollte ich von zu Streamingdiensten kommen. Nutzt ihr Streamingdienste oder so? Ja, wie von uns angesprochen, Amazon Prime, was vorher Love-Film war, was von Amazon aufgekauft wurde. Hm? Das nutze ich. Aber wobei ich sagen muss, es gefällt mir. Also ich habe ja den Vergleich von dir. Nutze mit Netflix, ja. Und ich finde einfach bei Amazon, ich weiß nicht, wenn es Filme gibt, die guten Filme gibt es dann immer nur bloß für 3-4 Wochen oder so. Dann werden aber die es wechselt auch durch, ne? Es wechselt durch, ja. Aber halt so schlechte Filme auch. Also, was heißt schlechte Filme? Aber so Filme, wo du sagst, naja, die guckt eh kein Mensch mehr. Hm. Aber das vielleicht, na, weil deren Lizenzen sind ja meistens auch um einiges billiger, ja. Logischerweise. Ja, und das ist halt für Serien gut, da gucke ich die meisten Serien. Ja. Und ansonsten. Nee, hab ich. Ich kenne nur Netflix und Amazon Prime. Ja, dann hast du Watch Ever vielleicht noch. Das ist gut. Das kenne ich nicht. Ich kenne halt gar nichts und ich. Na, Watch Ever ist, glaube ich, das Deutsche und du hast Maxdom, glaube ich, noch. Hm, Maxdom. Zählt Sky auch zu sowas? Naja, das ist ja wie PayTV. Das ist kein Streamingdienst. Du kannst da auch nur die Filme gucken, die gerade in so einer, sag ich mal, Rotation sind. Ja, du hast halt mehrere Kanäle und in der Action-Kanal, da laufen halt Actionfilme und so. Aber ihr beide habt keine Streamingdienste. Nee. Kinox.do. Ist auch, das stimmt. Weil es in letzter Zeit zunehmend scheiße wird. Ich weiß nicht, weiß ich nicht. Das hat übelst wenig Angebot bei übelst vielen dieser komischen Unterplattformen. Da gibt es das nicht mehr. Es gibt ja auch sowas wie Movie 2K und all so ein Zeug. Das ist ja nicht nur eins. Ja, alles sowas. Kinokiste. Nein. Die gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Kackkiste. Also vor kurzem gab es das noch. Also ich nutze das ja nicht, weil ich versuche immer möglichst alles von Netflix zu nutzen. Wobei ich sagen muss, dass auch dort, das ist so, also teilweise hat Netflix extrem gutes Angebot, gerade mit den ganzen Serien, die selbst machen. Hm. Aber da du auch diese Rotation hast, ich habe letztens Reservoir Dogs schauen und dann war der nicht mehr da online und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Wenn ich dann auch meine Watchlist durchschaue und einzelne Film nach Film und Film und keiner davon ist auf Netflix, ist das irgendwie so blöd. Ja, ist mega frustrierend, ey. Aber dann findet man trotzdem irgendwie. Könnten das vielleicht so machen, dass du so und so viele Filme im Monat schauen kannst und der aber nach rausholen kannst. Genau, du dir rausholen kannst, das würde Sinn machen. Aber. Ja, das Problem ist halt, die müssen halt Geld bezahlen, wenn sie es in ihrer Bibliothek haben und das kommt halt meistens nicht drauf an, wie viele Leute das schauen. Ja, aber das ist Zeit. Ich sag mal, ich wette, es gibt Filme, die guckt sich kaum einer an. Da lohnt sich das doch lieber, weniger Filme dafür Filme, die viel gesehen werden, als so viele Filme, die sich kaum einer anguckt. Ja, aber es gibt halt trotzdem Leute, glaube ich, die sich die anschauen. Ja, aber ich denke, es wären mehr Leute, wenn so die gießt da Tee rein. Filme. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, hier passiert irgendwas Komisches. Geht weiter, bitte. Ich kann nicht, wenn jemand guckt. Ich finde das angenehm, den Ton. Das ist beruhigend. Ja. Das weckt Instinkte. Triebe. Schlussi. Ja, ich will, der ist eh schon kalt. Nee, der. Ja, vorhin schon lauwarm. Bitte führst du den Punkt weiter. Nur weil du dir Wodka reingekippt hast. Wo war ich gerade? Wird rausgebiegt. Ich bin gerade noch irgendwo Netflix Film. Und durchziehen und bezahlen. Ja, mit den Filmen halt. Wobei ich glaube, es gibt wahrscheinlich, also ich sag mal, wenn du jetzt die Wahl hättest, du hast jetzt, sag ich mal, ein Wochenende viel Zeit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert mit Netflix. Ich bin da jetzt nicht drin. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich mir lieber 4, sag ich mal, Mittelklasse-Filme angucke oder einen richtig guten. Und ich habe jetzt viel einen Zeit. Guten. Nein, dann würde ich doch lieber die 4 Mittelklasse, weil dann... dann guckst du den guten zweimal, weiter Deutsch, einmal auf Englisch. Ja, na gut, okay. Aber trotzdem hast du dann immer noch zweimal, die du mehr gucken könntest, wenn du die 4 Mittelklasse-Filme hast. Ja, aber gerade bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich versuche mal möglichst die Filme rauszusuchen, auf die ich wirklich Bock habe. Also ich habe eine riesige Watchlist. Die suche, also ich fange jetzt, mach schon seit Wochen immer, den will ich schauen, den will ich schauen. Und da sind eigentlich nur Filme drauf, von denen ich entweder sehr, sehr viel gehört habe oder an denen ich sehr interessiert bin. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, okay, ich gucke einen mittelmäßigen oder ich gucke halt meine coolen Filme, dann versuche ich lieber die zu gucken, weil ich erstmal das Beste schauen will und dann... Ja, na klar, aber ich meine, wenn du jetzt die Wahl hättest, sag ich mal, das Wochenende einen Film zu schauen oder 4 mittelmäßige, einen richtig guten oder 4 mittelmäßige und du hast jetzt richtig viel Zeit, dann schaust du doch lieber diese 4 mittelmäßigen, weil dann hast du ja ein breites Spektrum an Filmen und nicht nur alle in einen. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich die Politik, dass die sagen, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn die jetzt immer nur 2 Filme anbieten würden, dann würde das vielleicht jeder gucken, diese 2 Filme. Ja, hör auf zu lachen. Ich wollte sagen, ich habe an Wochenenden habe ich immer so viel Familienfeiern. Ach so, ja. Da hab ich keine Zeit. Ach so, ja, danke. Ein kleiner Rant gegen Maxi. Ja. Dass die ja dann sagen, dann guckt das halt jeder zweimal und dann war es das ja auch schon. Also vielleicht maximal zweimal. Manche gucken es vielleicht nur einmal. Wenn du jetzt, sag ich mal, du bietest jetzt 8 nicht so gute Filme an und dafür keinen guten, dann werden sich die meisten, die das jetzt nutzen, sagen, ah, ich bezahle eh Geld, dann gucke ich jetzt halt einen davon, dann gefällt er denen vielleicht nicht, dann sagen, na gut, da gucke ich halt noch einen. Ja. Und weißt du, und so verdienen die dann am Ende oder haben die zumindest, lohnt sich das für die dann mehr. Also ich glaube, einfach mehr, wie du schon sagst, geschaut werden sie auf jeden Fall. Ja. Also das ist wahrscheinlich, der macht guter und nicht so guter Film wahrscheinlich wenig Unterschied. Von daher ist das schon nachvollziehbar. Ja. Es geht am Ende immer nur ums Geld. Natürlich, aber trotzdem ist eigentlich die Sache von so Streaming-Dingern ganz cool. Ja, das stimmt. Weil ich finde es einfach cool, dass ich bezahle irgendwie meine, wie viel, 9 Euro im Monat und dafür kann ich mich fast jeden Tag, also kann ich mich, wenn ich will, immer hinsetzen und was gucken. Ob es nur jetzt Serien sind, die einfach alleine diese Serie, du musst ja nicht mehr irgendwie die Filme schauen, eine Serie, da kannst du die wochenlang strecken. Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, dieses Gefühl, als ich kleiner war, habe ich mit meinem Onkel immer einmal im Monat, hat er so Neffentag, sag ich mal, gemacht, so Neffenwochenende. Ne? Und dann sind wir immer in die Videothek, die es da mittlerweile nicht mehr gibt, ja, nach Wilsdruf gefahren und ich fand das immer so cool, ich durfte mir mal 2 Filme raussuchen. Und dann bist du dort rumgestöbert durch die ganzen, da gab es diesen P16, P18 Teil, wo du immer nur mal bei vorbeigehen. Da waren dann nur die nackten Menschen drin, ne? Wo du immer so vorbeigelunscht hast bei vorbeigehen. Und dann hast du dort so diese neuen Kinofilme und so, wo du dachtest, boah, krass, ich fand das schön und das gibt's nicht mehr. Jetzt sitzt du vor deinem Laptop, klickst dich dort durch, ein komischer Film nach dem anderen. Ja, aber doch die P18 Abteilung. Die hast du leider auf Netflix nicht, du. Sie hat dazu keine Meinung. Nee, weil mich das alles eigentlich übelst wenig kratzt. Ich finde bei Filmen noch viel mehr als bei Büchern, wenn mich die Thematik nie anspricht, dann gucke ich das nie. Das stimmt. Und wenn ich dann so ein Streaming-Dienst habe, bei dem die Hälfte einfach nur übelst uninteressant ist, dann würde ich mich fiefst über dieses Abo dafür ärgern. Nein, dann kannst du es ja wieder kündigen. Kannst du 30 Tage testen? Du hast, sag ich mal, du hast 3, also Watch Ever kannst du bestimmt testen. Amazon Prime kannst du testen. Es gibt ja sogar schon. Kommst du ein paar Monate hin? Es gibt ja schon diese krassen Dinger. Also ich nutze das nicht. Und ich kenne auch keinen. Also ich kenne, mir hat das nur einer erzählt. Ein Freund. Nicht mal ein Freund, Klassenkamerade. Nein. Du bist ein großer Jahrgang, hast viele Kurse, da kennst du ein paar Leute. Alarmstufen ab sozusagen. Ja. Und der hat halt erzählt, es gibt so. Also kannst du natürlich, gibt es dann auch Starknet oder so, ich weiß nicht mal, ob es über Starknet abläuft oder ganz normal. Jedenfalls gibt es halt Leute, die durch die ganzen, die sich halt richtig viele Konten anlegen, so wie ich es verstanden habe. Also bei Banken. Und dann kriegst du halt, wenn du dich bei Netflix anmeldest, hast du halt einen Monat Probe. Und dann melden die sich halt mit allen Kontos bei Netflix an und dann verkaufen die sozusagen, aber für eben viel, viel kleinere Beträge, diese Probemonate an Leute. Und dann kannst du irgendwie für, was weiß ich, 50 Cent oder 90 Cent dir so einen Monat kaufen. Frech. Und dann nach einem Monat kaufst du halt einen neuen für 90. Aber das ist halt auch so ziemlich krass, dass es so riesige Ausmaße hat. Ist ja letztendlich auch gemein. Ich meine, wenn es einem gefällt, wenn man das einmal macht, okay, aber ich meine, man kann ja auch einen Monat jetzt testen, sage ich mal. Ja. Aber ich meine, wenn dann kannst du auch selbst machen. Oder wie? Du kannst einen Monat kostenlos, glaube ich, testen. Also bei Amazon Prime auf jeden Fall, das weiß ich. Bei Netflix auch. Okay. Wird das übers Konto registriert oder über die ID? Ich glaube über dein Bankkonto, weil sonst könntest du ja einfach... Du kannst ein Backup machen. Und dann nee, aber es geht automatisch. Es geht automatisch los. Du musst, wenn du dich anmeldest, musst du dich mit Konto anmelden. Und wenn du dich auch nicht wieder abmeldest, dann zieht es ab im zweiten Monat Geld ab. Aber du, wenn du, also du hast halt den ersten Monat, bezahlst du nicht und dann kannst du dich halt wieder mit deinem Konto abmelden. Ach so, Prinzip kein Probemonat, sondern der erste Monat wie geschenkt für den Monat. Okay. Genau. Und du kannst dich aber danach wieder komplett abmelden. Also aber, das ist halt einfach Sicherheit, ist ja auch nachvollziehbar, dass du, weil sonst machst du einen Probemonat, meldest dich ab und meldest dich mit irgendwas anderem wieder an. Weil ich meine halt, wenn einem das jetzt gefällt und wenn man mit dieser Plattform zufrieden ist und wenn man das regelmäßig macht, dann denke ich mal, es sind 10 Euro im Monat, was du jetzt gesagt hast, das ist ja nichts für den, was man da kriegt. Und da muss ich sagen, bei Amazon Prime ist es teurer. Ist möglich, aber da hast du ja auch noch diesen Premium-Versand da drin. Ne? Das ja, da geht ja über Nacht und was weiß ich. Also das hast du ja alles mit drin kostenlos, ich glaub, damit ich das bezahlst. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, mein Vater bezahlt das immer 21 Euro oder so, 24 Euro im Monat, kann das sein? Naja, aber wenn du viel bestellst, also ich denke, und du hast bei ganz viel, ich glaube 24 Euro war es, ja. Bei vielen Artikeln hast du halt dieses Prime richtig, mit drin, wo du das innerhalb von einem Tag... Ja, das jetzt. Und wenn du das nachts bestellst, kommt das dann nächsten Tag. Genau. Naja, wir haben jetzt viel über die ganzen Streaming-Dienste und sowas geredet. Josie, fang du doch mal ein Thema an. Also, was, also na, zum Beispiel Musik als Konsum. Wie konsumierst du Musik? Wie ich Musik konsumiere. Oder, also ich glaube, du bist eine Person, die sehr viel Musik hört. Nicht unbedingt. Also es ist so phasenabhängig quasi. Das ist ja, ist aber bei jedem, glaube ich. So. Ja, aber ich bin jetzt auch eigentlich relativ... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Nee. Also erstmal habe ich überhaupt keine Ahnung von Musik eigentlich. Also ich höre nur das, was mir irgendwie unter die Finger kommt und dann weiß ich nämlich auch berührt. Ich finde, Musik ist einfach das Persönlichste, was man konsumieren kann an Medien. Vielleicht, weil es halt auch direkte Rückschlüsse auf den Charakter schließt. Ja, weil es halt auch direkt auf deine Stimmung sich auswirkt, wenn du es konsumierst. Und deshalb, ja, ich höre das halt... Naja, meistens halt vom Handy aus über... Machst du Netflix, nicht Netflix, Spotify, YouTube oder wie machst du das? Ja, Spotify habe ich aber nee, Premium. Also Spotify halt in WLAN-Zonen und ansonsten eben runtergeladen halt. Ja. Und ihr? Naja, ich habe auch Spotify, hört das aber nur über den Computer. Ich höre manchmal mal diesen wöchentlichen... Mix, der auf einen zugestimmt ist, ab. Weil der ist manchmal ist nur Kacke drin. Ja, letzte Woche war total Kacke, diese Woche sind schon wieder lustige, also schon wieder interessante Kandidaten, weil manchmal ist dann echt was Tolles drin und das speichere ich mir dann auch ab, aber manchmal ist halt einfach total Grütze. Und halt, also YouTube nutze ich eigentlich gar nicht mehr, weil da auch jeder zweite Song von der GEMA gesperrt ist. Und na, also, YouTube höre ich halt, um mir mal einen Künstler irgendwie anzugucken. Wobei das bei Spotify eigentlich sogar besser ist. Das weil du das ja Bilder komplett geordnet hast. Noch und du hast auch vor allem die Daten beliebtesten zur Bands und so. Und vor allem, was ich jetzt cool finde bei Spotify, ist, dass da auch so eine Rangliste irgendwie beliebt in folgenden Ländern und dann kommt erster Platz, weiß ich nicht, Schweden oder so und das ist voll cool. Ja. Ja, wir haben uns mit der Band, haben wir uns Spotify Premium mal gegönnt und ich muss sagen, das ist echt, echt cool. Also ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist. Du hast keine Werbung bei Premium, du kannst die Qualität höher stellen. Du kannst speichern. Dir Lieder für offline speichern. Offline speichern. Was ich als größten Vorteil erachte einfach. Das ist echt, du kannst, also, kannst halt auch mit dem Handy ohne Shuffle, also ohne Shuffle spielen oder auch speichern. Ja, genau, das Shuffle ist auch mega nervig bei mir. Ja, vor allem, weil du auch nur 7 weiterspringen mal hast. Also kannst du dir nicht ein Lied, sag ich mal, du willst jetzt das Lied hören und das kannst du dir dann raussuchen. Du kannst höchstens nur das Album suchen oder du kannst auch Playlists machen. Aber wenn die Playlists irgendwie unter 7 Titel oder sowas sind, dann zieht es dir andere Titel rein, damit es die Fülle hat. Weil sonst hättest du ja irgendwie eine Playlist von einem Lied machen können, dann spielst du die ab und dann kommt das Lied. Und von daher, du kannst, glaube ich, nur 7 Mal weiterspringen. Also, und das ist halt immer noch unter Shuffle und danach musst du eine halbe Stunde warten, danach kannst du wieder 7 Mal. Nee, also ich finde das echt cool. Spotify, ich wechsle auch eigentlich immer so zwischen Musik hören und Musik machen. So einen Monat, wo ich echt nur Musik höre, kaum mal ein Instrument anfasst und dann hast du in dem Monat hast du so viele Lieder, die du so cool findest, dass du die auch spielen wollen könntest, willst. Das heißt, so kreativ anstauen und dann alles rauslassen. Und dann habe ich wieder einen Monat, wo ich gar nicht spiele, mich im Singen probiere. Und im Singen? Ja. Ah, ja, merkt man schon, oder? Wunderschön. Gleich. Aber um Musik machen, wir sind ja auch noch dabei, das Intro zu machen. Ja. Also ich glaube, dass für diese Folge wird es noch nicht online sein, aber wir hoffen dann bei der nächsten Folge wird es dann davor sein, nicht wahr? Das fällt ihnen dann immer so in Kreativ. Aber die Idee, die Idee finde ich schon ganz cool, die du hast. Die werden wir umsetzen. Ja, scheinbar gerade so ein Monat, wo du viel Musik hörst, ne? Ich habe gerade echt den Monat, wo ich nur höre. Ach so. Was hörst du? Momentan bin ich, ehrlich gesagt, ich wollte jetzt auf ein ZSK-Konzert gehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt. Punkrock. Wollte? Ist es jetzt schon? Ja, ich wollte. Habe aber das Auto von meinen Eltern nicht bekommen und komme nicht nach Leipzig. Das ist mein Problem. Das ist schade. Und das ist mein Bus. Mein Opa will mir das nicht geben, nee. und deshalb, ich habe ganz viel ZSK gehört, so. Und bei Spotify und dann zeigt es ja ähnliche Künstler. Und dann bin ich jetzt wieder bei Jennifer Rostock gelandet. Oh nee. Ganz Kreis gedreht. Ich finde das echt geil. Richtig krass. Ja, also ich finde ihre das Musik, richtig. Die ist so ausgearbeitet, die ist, wisst ihr, die ist, ich würde sie halt vollkommen bezeichnen. Nicht nur, weil die extrem hübsch ist, ja. Das spielt bei mir bestimmt auch noch mit rein. Du bist so ein Trottel. Nein, aber die hat einen Stimmenumfang, das ist Wahnsinn. Ja, ich finde, die kann von Scream bis in... Schon dieser Name Jennifer Rostock. Der Name ist ein absolutes K.O.-Kriterium. Ist mir sowas von egal, bei der Musik geht. Das ist wie bei Frieda Gold. Oder Klangkarussell oder so. Die Musik gefällt mir auch nicht. Frieda Gold gefällt mir einfach die Musik ganz nicht. Max nickt einfach ganz kräftig. Das hört ihr leider nicht, aber... Wäre schlimm, wenn man es hört. Das Blöde an solchen Namen finde ich immer bloß... Weil ich bin ja auch Schlagzeuger in der Band, ja. Und naja, aber du musst sagen, dass du nebenher auch, also das hat man ja auch schon durch den Instrumente-Podcast gehört, dass du auch viele Instrumente nebenher spielst. Ja, aber das Doofe ist halt, wenn so gerade Philipp Poisel, jeder kennt Philipp Poisel, kennt jemand seine Musiker? Nein. Ja, aber manche so, haben Tom Odell, auch, jeder kennt Tom Odell, kennt jemand seine Musiker? Aber nein, die haben das doch, ist immer ich so. Ich weiß nicht, ob Tom Odell überhaupt eine Band hat. Ja, haben die nicht immer ja. wechselnde... Ja. Trotzdem, aber dann ist es, glaube ich, selten. Zum Beispiel Herbert Grönemeyer, der hat ja so seine feste Band, aber sonst ist glaube ich, immer so... Nicht. Herbert Grönemeyer, der nimmt immer die gleichen, aber das sind alles eingekaufte Musiker. Ja, Herbert Grönemeyer schreibt für sich und holt sich dann immer die gleichen Musiker. Ja, aber das sind immer die gleichen. Die sind ja, der hat irgendeinen Vertrag mit denen, dass die eben sagen, wenn er sagt, hier, ich brauche dich, alles stehen und liegen lassen, zu ihm kommen und spielen und den Auftritten. Aber ja, aber es sind auch freie Musiker, die für mehrere Bands, sag ich mal, ja, arbeiten. Ja, genau, aber sonst ist es halt, glaube ich, nicht so fest, dass dann halt leichter mal gesagt wird, wir nehmen ja mal einen anderen und so. Ich weiß zum Beispiel bei Frieda Gold, dass die nicht Frieda Gold heißt. Das ist der Bandname heißt Frieda Gold. Die heißt selbst. Aber trotzdem finde ich auch immer trotzdem so mit Frieda Gold die Person in Verbindung bringen. Richtig, aber da ist zum Beispiel auch noch der männliche Part dieser Band ist ja ein DJ, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber das machen die ja, es gibt es ja öfters, dass irgendwie ein Frauen- oder ein Mannname als Bandname genommen ist. Und das ist dann immer komisch, weil es verwirrt und man weiß nie. Nee, ich muss sagen, ich höre echt sowohl in Englischen, also im Englischen sowieso, aber es auch bei deutschen Liedern höre ich eigentlich mehr auf die Musik als auf den Text. Es ist wenig, dass ich mir ein Lied wegen Text anhöre. Das ist aber immer so. Weil ich finde, Musik ist einfach auch selbstredend. Also wenn du eine Musik hörst, impliziert ja irgendeine Stimmung schon von vornherein. Ja. Das ist ja auch, wenn du dir irgendein Bild anguckst, musst du das vorher nie analysieren, um die Stimmung vom Bild zu erkennen. Genauso ist es ja im Prinzip bei Musik, dass das halt so ein Gesamtwerk ist. Max grinst irgendwie. Du hast jetzt gerade irgendein Bild vor Kopf. Ja, ja. Expressionistische Bilder. Das war ich bereits vermutet, Mensch. Ich halte hier mal, hier liegt neben uns liegt hier ein Bild vom Schrei. Das halte ich hier mal jetzt kurz in die Höhe. Interpretiert hier mal kurz. Sind das die Originalfarben? Ne, es wurden ja vier Bilder oder so davon gemalt. Ja, aber ist der eigentlich große Bilderkante? Ist der nicht dunkel? Nee, der ist, glaube ich, auch so gelb. Also gelb-rot, rötlich. Ich glaube, der Christoph hat recht. Ja, der ist doch so, der so hat da doch Augen richtig, oder? Ja, aber, wie schon gesagt, das ist ja in vier oder fünf verschiedenen Male gemalt worden. Vielleicht mal mit negativem Kontrast hier oder so. Ne? Ja, negativ. Weil hier sind auch zum Beispiel die Leute, die hier im Hintergrund weglaufen, nicht dabei. Richtig, stimmt. Das ist ja auch ein Ausschnitt von den Bildern. Nee, wurde wirklich so gemalt. Ja. Also das ist die eine Version, da war das nicht so drauf. Was war das, Expressionismus? Oder Expressionismus. Guck, auch Konsum, Bildkonsum. Hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Wunderschön. Wow. Bildkonsum habe ich eigentlich nicht. Nein, ich gehe. Aber ich muss zugeben, ich war schon ein, zwei Mal in Kunstausstellungen. Ich finde das auch sehr interessant, aber ich bin da. Max schüttelt nur einfach den Kopf. Manche Bilder sind halt cool. Was ich muss sagen, in eine reine so historische Bildausstellung, wie zum Beispiel in Dresden die Bildergalerie, ne? Sowas finde ich, da muss man mal durchgelaufen sein. Oder? Ohne links und rechts gucken, einfach durchgehen. Nee, nein, aber ich meine, sowas muss man sich mal angeguckt haben. Auch wenn du mit den Bildern, sag ich mal, nicht viel anfangen kannst und nicht vor jedem Bild eine halbe Stunde stehst. Dass man wenigstens einmal gemacht hat. Genau, und dass du mal einen Eindruck das bekommst. Das finde ich ganz und gar nie. Was? Dass man da mal durchgegangen sein muss, weil wenn du dazu keinen Bezug hast, würde dir das nichts dauerhaft bringen. Ich meine, du kannst sagen, ich habe einen alten Meister gesehen oder was. Aber ich finde schon einen Unterschied, dass wenn du die Bilder am Computer oder ausgedruckt siehst und wenn du dann davor stehst und es halt wirklich so ein großes Bild ist, was du sonst nie so, nur so klein sehen würdest, dann ist das nicht bei allen. Aber bei manchen Bildern echt beeindruckend. Wenn du dann zum Beispiel so Bilder hast, die so einen gewissen Spiegelkontrast, also so ein Flimmern haben, wo du aus verschiedenen Richtungen dann die Farben so ein bisschen variieren und das halt, manche Bilder wirken halt viel toller in echt, gerade große. Aber das ist halt nicht die Regel. Aber ich verstehe deinen Punkt, aber ich meine auch, Ja, was ich sagen wollte, so eine Bilderausstellung, finde ich, das ist echt was, sollte man mal gesehen haben. Aber dann solche anderen Kunstausstellungen, die dann so modern, also nicht moderne Kunst, aber so Objekt. Wie heißt das in Dresden? Diese mit der diese ganz bekannte jährlich stattfindende Ausstellung da. Wo du halt auch, wo du einfach mal irgendeine Skulptur hast oder sowas. Wo der Brünig immer mit den Schülern hingeht. Keine Ahnung. Jedenfalls, bei so einer Ausstellung finde ich, das ist nicht unbedingt sehenswert. Weil das variiert. Ich meine, so ein altes Gemälde, das ist was Festes, das ist von dem und dem Maler, so das ist, aber von der neuen Kunst kommt so viel. Und nee, aber letztlich ist ja auch die Frage, was du dir davon erwartest. Und zum Beispiel würde ich nie mit der Ambition in eine Kunstausstellung gehen, mir zu sagen, oh, dann habe ich mal hier ein schönes Werk von Caspar David Friedrich gesehen. Sondern ich würde da reingehen, weil Bilder ja irgendwie was sagen wollen und irgendwie auch einen Hintergrund haben, genauso wie dann eben Kunstwerke in dem Sinne, den du jetzt nie besuchen würdest, weiß ich nicht. Ja. Und deshalb würde ich dorthin gehen und aus keinem anderen Grund. Aber es ist ja wirklich so, dass manche Bilder können wirklich Geschichten erzählen und manche sind einfach nur langweilig. Da muss ich gerade denken, es gibt ein Gemälde, was im, lass mich kurz überlegen, siebenstelligen Bereich, also im Millionenbereich, verkauft wurde. Im Prinzip wurde nur das Namensschild von dem Bild verkauft. Ach so, weil es kein Bild war, sondern es war das unsichtbare Bild hieß das. Okay. Das ist ja. Es war nichts, es ist. Du hast nur das Namensschild bekommen, was du dann hingehängt hast und die Lücke freigelassen hast. Das ist halt wirklich so, das hing dort und du hattest einfach eine Lampe, die halt wie die Bilder beleuchtet, aber die hat halt nur die Wand beleuchtet. Genau. Und das ist halt diese moderne Kunst, die ja auch sehr polarisiert. Also die habe ich heute auch ein paar davon gesehen in der Kunstausstellung, in den Kunstausstellungen, wo ich war. Und das ist, also manchmal sagst du, okay, das sieht jetzt interessant aus, wenn du irgendwie so einen grünen Punkt hast und daneben noch so einen roten Strich, dann ist das manchmal interessant oder wenn es ein paar irgendwie seltsame Schlieren sind, aber wenn du dann wirklich nur eine gefärbte Sache hast, dann ist es wirklich, also das ist ja immer dieser große Konflikt, man muss dann immer sehr doll aufpassen, dass man nichts Falsches sagt. Aber es ist doch im Prinzip der Name des Künstlers, den du mit dem Bild bezahlst, oder? Ich weiß nicht mal, ob das stimmt, die Sache ist, ich habe auch gehört, durch einen Podcast, den ich höre, wo der eine halt Künstler ist, also hier Happy Day Podcast und Hello Leute, der Philipp, das sind ja sehr, sehr bekannte Podcasts, der ist ja Künstler und der hat halt auch darüber geredet, das ist so eine Sache, das kann man jetzt schwer mit anderen Sachen vergleichen, aber wenn man da nicht drin ist, kann man es meist auch nicht komplett verstehen. Das ist, mit Musik kann man es jetzt nicht vergleichen, weil Musik ist eigentlich fast für jeden zugänglich. Aber wenn es dann zum Beispiel Richtung so höhere Musik ist, die schon für normale Hörer atonal ist. Also ich sag mal, die klassischen Lieder, Bach und sowas, ist schon das, wo es anfängt, so, wo es nicht mal jedem sein Geschmack ist. Ja, genau, da gibt es ja noch große Schnittmengen, die Leute gefallen, aber es geht ja noch weiter, wenn du dann zum Beispiel zum Beispiel war ich mal in einem Saxophon-Quartett. Und an sich war das ganz cool, aber manche Lieder waren einfach komplett wirr. Die waren halt musikalisch, waren die korrekt, aber gehört haben sie halt nicht gut geklungen. Und dann ist das vielleicht auch, ja, der Christoph geht hier die ganze Zeit weg, das ist schrecklich. Viel Spaß. Bestimmte Prostata-Entzündung. Das habe ich mir auch gedacht, wahrscheinlich. So, jetzt können wir kurz über den Lester. Ja. Also ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich meinen Punkt fertig gebracht habe, halt, dass die Sache ist, bei manchen Sachen muss man drin sein, um es vielleicht zu verstehen. Das finde ich aber auch, ich finde es ganz schwer, für mich zumindest über Kunst zu urteilen, weil ich da einfach null Ahnung von habe. Also im Kunstunterricht mal ein paar so eine Strömung angerissen und so weiter, aber deshalb zum Beispiel, ich finde es unheimlich schwierig, du hörst ja manchmal, ja, die Kunst Impressionisten, Expressionisten wurde früher von sämtlichen Intelligenzkreisen und Zirkeln fies verrissen, weil das die und die Grundlagen von bestimmten Werken halt fies verletzt hat oder so. Und sowas könnte ich nie machen. Ich könnte höchstens sagen, ja, das Bild gefällt mir, weil es den und den Eindruck vermittelt oder weil es für mich die und die Aussage hat oder die und die Stimmung. Aber mehr könnte ich dazu nie sagen, weshalb ich auch nichts zur Qualität von irgendeinem Bild zu sagen vermag. Teilweise, ich meine zum Beispiel diese Kunst der Expressionisten, die wirkt ja teilweise einfach nur mega schrill, seltsam, abstoßend und so weiter. Und das ist ja auch die Wirkung, die die zu haben, ja. Was ja das abzielt. Ziel ist. Aber deshalb kann man ja nicht gleich sagen, die Qualität davon ist schlecht. Ja. Es neigen ja auch viele dazu, einfach solche realitätsgetreuen Werke da fies in den Himmel zu heben und zu sagen, ja, das war noch schöne Malerei und dann das hier ist schon scheiße, weil so sieht was ja nie aus und das trifft einfach nie zu. Na, jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, zählen eigentlich jetzt Bilder und dergleichen, würden wir das auch noch unter unseren Medienbegriff ziehen? Weil eigentlich ist es ja auch Konsum. Also mit unserem groben Thema der Medien, was wir über alle Podcasts jetzt ziehen wollen, ist ja eigentlich alles, was wir konsumieren und so und machen und Videospiele. Ja, ja, also ich würde es mit reinnehmen. Ja, ja. Nee, also ich habe nur kurz überlegt, ob das unter den Begriff packen würde, aber eigentlich schon. Du magst ja sehr expressionistisch und impressionistisch veranlagt, du wirst es ein bisschen mehr ausführen. Beides. Ich finde den Impressionismus tatsächlich schön. Also die Bilder sind ja tatsächlich hübsch. Die sollen ja auch hübsch sein. Aber das macht schon Sinn. Bilder, ist das der Naturbezug und so Impressionismus? Ja, die, nee, der Impressionismus ist Eindruckskunst. Ist diese sanfte Kunst, würde ich sagen. Das ist das, wo die so helle, haben und so. Getupft haben. Aber die realen Bilder eigentlich. War das das auch, wo gab es da nicht auch so ein, also das habe ich jetzt als Beispiel, weil wir das im Unterricht wahrscheinlich hatten, mit so irgendwie mit einem Meer und halt alles weich und irgendwo im Hintergrund Schiffe, die nur so ganz... Genau, okay. Jetzt weiß ich was. Ja. Und das gefällt... Das finde ich optisch zumindest ansprechend, aber so ein expressionistisches Bild, da würde ich mich, glaube ich, jedes Mal schrecken, wenn ich vorbeilaufe. Aber jetzt der Schweiz zum Beispiel, also an sich ist Gut, das ist, ich sag mal, es gibt einige Bilder vom Expressionismus, ich will das jetzt mehr über Inkam scheren, die sind durchaus ansehnlich, aber die Menge an nicht so ansehnlichen... Die Sache ist ja halt, die sollen nie ansehnlich sein. Also ich finde, wenn ein Bild nur hübsch ist, hat es seinen Sinn komplett verfehlt. Soll ja irgendwas sagen. Und zum Beispiel, wenn du dir einfach mal die Lage von den Menschen im Expressionismus anguckst und der nahende Krieg und so weiter, Industrialisierung und so, das hat ja alles Sinn gehabt. Und es war halt so ein Lebensgefühl. Und wenn ich in so einer Lage wäre, dass alles übelst schnell wird, übelst laut, ich mir übelst verarscht vorkomme von der Welt, dann würde ich auch nie Bilder malen, die eine schöne Meerlandschaft in Tupfen zeigen. Also das sieht schön aus, ne? Also mit dem Wohnen kann man sich das gut hängen. Gutes Argument. Ja. Naja. Das stimmt schon, ist richtig. Da muss ich gerade dran denken, bei Monsieur Claude und seine Töchter. Kannst ruhig ein bisschen lauter reden, damit die Leute das auch mehr... Immer die haben die Bilder immer aufgehangen von ihrer Tochter. Aber wenn die Tochter nach Hause kam. Und das war immer so scheußlich. Das war so schwarz-weiß, depressives Zeug. Ne? Ich finde das so spannend, wenn man Künstler ist. Oder Künstlerin oder Künstler. Ich würde gerne Künstlerin oder Künstler sein. Ja, ich find's auch einfach. Was hindert dich jetzt daran? Ich habe keine Inspiration. Ich finde es ja auch interessant von einfach Leuten, die so auch im Jahrgang sind, die halt auch zeichnen und so ein Zeug, was ja auch du gemacht hast. Ja, aber nur auf so eine dilettantische Weise. Ja, aber auch da... Hast du gut getroffen. Das stimmt, ne? Aber auch da finde ich es schon sehr interessant, so die verschiedenen, also die Stile zu vergleichen und auch da fließt ja viel ein, weil dann hat der eine einen totalen Comic-Stil, der andere einen sehr, sehr realistischen Stil und manchmal variieren dann aber die Leute trotzdem selbst in ihrem eigenen Stil, was man ja auch durch ein paar Bilder schon erkennen kann. Was ich aber sagen muss, das ist halt nix so extrem Kreierendes, halt, das erschafft nix. Also das ist halt schon erstmal so ein bisschen Kritzeleien, mehr oder minder. Aber trotzdem. Was auch logisch ist, dass man irgendwie so anfängt, aber. Aber bilden die nicht auch unbedingt, also ist das nicht auch eine Art des direkten Abbildes, wie auch bei der expressionistischen Kunst ist jetzt vielleicht die Idee, ich will irgendwie verstören. Und das jetzt in dem Fall vielleicht ist. Aber das ist doch so ein bisschen die Grundidee, dass dieses, nicht unbedingt, ich will verstören, aber dieses, das. Diese Zerrissenheit. Ne, genau. Du willst zum Ausdruck, es geht halt um den Ausdruck, dass das Bild sagt, quasi, ne? Das eigentlich. Und vermutlich das Expressionismus, oder? Wahrscheinlich. Ja, und ich meine, dass dann solche einfachen oder anfänglichen Zeichnungen ja auch eigentlich, also außer man ist jetzt so eine Zeichenübung, ich zeichne jetzt irgendwas ab, so eine Sache ist, okay, ich will mich ausprobieren, ich will schauen. Aber darauf läuft es halt meistens hinaus, irgend so ein Fragment abzuzeichnen. Und das ist dann halt nie das, was Kunst für mich ausmacht. Ja, also es gibt ja auch Leute, die man kennt, die halt sehr viel kopieren oder abzeichnen. Das ist dann auch wirklich eher, auch wenn es extrem gut aussieht, eher so einfach, so leicht gemacht. Genau, das meine ich damit. Aber jetzt ich würde einen harten Bruch einführen, weil wir haben jetzt extrem lange über Kunst geredet. Ja, zumal das vorher null eingeplant war. Ja. Aber ich würde gerne über Videospiele reden, wo jetzt Josie, glaube ich, rausfliegt. Ist aber gerade bei Spiele sind, weil du gerade Spiele angesprochen hast. Ich habe gehört, was ihr gesagt habt, als ich rausgegangen bin. Ich habe keine Prostataentzündung. Blasenentzündung. Ich bin nur nochmal auf Toilette gegangen, weil ich bei meinem letzten Toilettengang das Sudoku nicht fertig bekommen habe, was du sagst. Ich dachte, Klopapier in der Hose vergessen. Da hieß doch was. Ich habe nämlich eine Sudoku-Zeitung gefunden vorhin und da habe ich... Das ist gut, dass du während des Podcasts Sudoku machst. Das steigert mit... Ja, nein, das war so ein einfaches. Das muss man eigentlich in einer halben Minute. Ja. Plötzlich wie Sherlock Holmes Heroin zu spritzen, macht Christoph ein Sudoku. Auf dem Klo. Auf dem Klo. Mir fehlen noch zwei von den neuen Kästchen. Bei mir ist es immer so, dass ich irgendwann in Kästchen fies verreiße, dass dann zwei Neunen drin sind und dann streiche ich das ganze Sudoku durch. Das ist voll kacke. Der Moment, wenn du denkst, jetzt hast du es bald fertig und dann siehst du irgendwo... Scheiße. Dieser Moment, wenn du dein Sudoku falsch löst und dann alles vorbei... In also sich zusammenbricht. Ich finde einfach, es gibt diese blöden Sudokus, das sind meistens die schweren. Jetzt sind wir bei Sudokus. Ja, das sind meistens die schweren. Also ich mache die mal in der Zeitung, weißt du? Die leichten und mittleren sind okay, aber die schweren, die setzen voraus, dass du... dass du dir für das Kessel, okay, ihr könnt eine 4 und eine 5 stehen. Musst du dann rechts in die Ecke schreiben. Ja, genau, das musst du dir merken und dann in irgendeinem weiteren Verlauf weißt du, okay, eine 5 oder eine 6, was weiß ich, oder 7 und dann, dass du das so kombinieren musst. Ja, das ist Logik. Ja, das ist dann bist du zum kleinen Sherlock. Das geht dann nochmal los, da wäre ich mal aggressiv früher. Da verpasse ich auch gerne mal einen Bus. Und dann gibt es ja die auch noch, Diagonal. Die hasse ich. Die habe ich noch nie verstanden. Die sind aber eigentlich einfacher, weil du mehr Bezugspunkte hast. Ja, aber du musst so wenn dann fängt an. Die werden immer als schwer deklariert, das weiß ich genau. Aber eigentlich sind sie nicht so schwer. Angeber. 100 für 126 liegt auf der Toilette. Das ist ein blödes Ding. Da hast du bestimmt einen Fehler reingebracht. Wäre ich noch oft gehen müssen. Sicherlich. Um es erstmal kurz zu charakterisieren jetzt. Josie, du spielst eigentlich gar nichts. Mm-mm. Max, du spielst exzessiv. Exzessiv und PC mehr, meist, nehme ich an. Auch keine Brettspiele, du? Als schönes Gemeinschaftsspiel? Also, mir will halt niemand spielen. Okay. Christoph, du spielst daheim nur World of Tanks im Grunde genommen? Nee, sondern also, das muss ich mal sagen, die Spiele, die ich exzessiv spiele... Du hast erstmal nur einen PC, keine Konsolen. Konsolen spielst du, wenn dann bei mir. Und das aber schon häufiger. Ja, aber davon gehen wir jetzt mal weg. Was ich an richtigen, echten Spielen... ganz viel Spiele. Also, ich will behaupten, dass mich ein Siedler von Katan von euch nie jemand schlagen wird. Weil dieses Brettspiel? Ja. Hab ich ja nie gespielt. Siedler von Katan habe ich auch noch nie. Ich habe sogar die Erweiterung mit Rittern. Die werde nämlich an. Okay. Oh, und dann Risiko. Wir spielen. Und dann würde ich sagen, das nächste ist Risiko. Wobei, das spielst du in so einer komischen, abgewandelten, vereinfachten Variante. Nö. Doch, das haben wir mal zusammen Risiko gespielt. Das war total falsch. Das war lange her. Aber daran zerbrechen Freundschaften. Ja, ich muss das sagen, hab ich also Risiko ist schwer. Also im Team es dauert ist es. Lange. Im Team kann es funktionieren, aber wenn du alleine spielst, ist es mehr eine Glückssache. Es dauert so lange. Und das dritte Spiel ist, wo ich auch behaupte, dass mich von euch keiner schlagen wird, ist Monopoly. Dominion. Nein, da besiege ich was dich. Was ist denn Dominion? Du hast das so wenig haben wir da drüben. Du hast das bestimmt erst viermal erlebt. Das stimmt gar nicht. Ich spiele das mit dem Wernhard, haben wir das manchmal, ja. Wette angenommen, habe ich auch noch nie gespielt, aber ich glaube, ich mache das fertig. Ihr könnt es gerne probieren. Ich habe mir dort sogar für Dominion habe ich mir eine Anleitung, wie man gewinnt aus dem Internet. Wie unkompetent ja, die Josie hier überhaupt ist. Die zeichnet ihr so. Oh, das sieht expressionistisch aus. Das sind so die Brettspiele. Dann, wo mich und Adam keiner schlagen wird. Na, also okay, doch Yu-Gi-Oh! Vielleicht. Aber wenn ich und Adam mit einem Menschen dazwischen Maxchen spielen, sind wir auch unschlagbar. Oh, was war denn an Silvester? Was? Wie wir letztens geburnt haben. Das war richtig. Maxchen. Das ist so ein Würfelspiel. Wo du zwei Würfel hast. Ey, das war Max und ich, weil Max und ich sag schon, Adam und ich, wir waren dort, wir haben jeden rasiert. Das war nicht mehr heilig. Ja. Da muss ich mich mal kurz loben. Wir klopfen uns gerade auf die Schulter. Wie viele Runden haben wir gespielt? 400? Nee, 300? 300 auszählen. Also 300. Genau, mit auszählen. Wir haben ja viele auch nicht mitgezählt. Genau. Crazy. Ja. Ich will gerade noch so Brettspiel. Ansonsten Schach. Aber das Spiel ist gar nicht. Aber macht Spaß. Selten. Trotzdem ist Schach cool. Ja, Schach kann ich nie. Ach, das ist ein bisschen Logik. Ja. Und. Vielleicht gerade noch Brettspiele. So die typischen Mensch ärgere dich nicht, oder das spielt ja jeder irgendwann mal. Max, jetzt Mensch ärgere dich nicht? Ja, tatsächlich. Und in Mensch ärgere dich nicht würde ich mich sogar als gut beschreiben. Ich bin da so schlecht. Ist auch schlecht so was Glückssinn? Ich Max ist so gut drin, weil er sich nie ärgert. Genau, richtig. Weil der Name sagt schon, Mensch ärgere dich nicht und er ärgert sich nicht, deswegen ist er gut drin. Ich ärgere mich maximal, wenn die Regeln fallen. Ich nicht gerade in dem letzten Podcast hatte ich doch so eine ewig lange Liste. Und da habe ich nämlich weggestrichen, wann Mensch ärgere dich nicht erfunden wurde. Ah, das ist natürlich so. Das hatte ich doch auch drin. Das wäre jetzt ein cooler Fakt. Au. Ja. Da waren natürlich doch völlig viel Platz. Und die Was ich auch ganz gern spiele, ist eigentlich lieber als Brettspiele noch Kartenspiele. Mhm. Weil du mit einem guten Deck Karten kannst du einfach ganz viele Varianten. Romy, ja, super. Doppelkopf kenne ich jetzt persönlich. Sagt mir was. Ich glaube, ich kenne auch die Regeln, aber ich habe es, glaube ich, auch noch nie gespielt. Und Romy ist geil. Und Solitär, weil das kann er maximal alleine bei sich zu Hause spielen. Ja. Aber wenn man das Internet aus ist, Mamao ist auch so ein Solitären Minesweeper. Mamao kann es auch allein spielen. Mamao spielt auch ganz gern. Uno gibt es sehr andere. Uno. Ja, das habe ich tatsächlich auch nur einmal gespielt oder so. Aber fand ich auch eigentlich schön. Ich glaube, da habe ich was verpasst in der Kindheit mit Uno. Das war tatsächlich. Und ich weiß noch, wir haben zu Hause in unserer Familie haben immer gespielt, mehr als vier ziehen geht nicht. Und dann habe ich das mal im Hort mitgespielt. Oh, das ist ja richtig traurig. Ja. Und einfach, es ging immer so weiter. Für die instabilen Kinder. Ja, das hast du dann irgendwie drei, so zwei und vier Plusser gekriegt und du warst einfach tot. Das sind vier, Christoph. Deshalb hat es in Mathe auch einfach nie so gut geklappt. Ja, und da liegt der Hund begraben. Deshalb habe ich das dann im Hort nicht mehr gemocht, weil ich immer fand, die haben unfair gespielt. Ja. Weil meine Eltern das mit mir einfach bloß. Ja, die haben gerecht schon gewinnen lassen, ne? Ja. Wir wollen ja am Anfang nicht überfordern. Zur Not gab es dann noch eine kleine Spritze. Ritalin. Ritalin, ja. Das fehlt mir in letzter Zeit ein bisschen. Ja. Also, Christoph, du spielst Konsole, nicht nur bei mir. Und Videospiele, also wenn du nur am PC ein bisschen. Ja. Und auch dann nur die vorgefertigten Schach, Minesweeper und World of Tanks. Spider Solitaire. World of Tanks. Ja, und ich spiele halt Konsole und PC. Aber ich wollte halt, also da wir jetzt nur zu dritt sind, aber ein bisschen über Videospiele reden und vielleicht Josie, dass sie ein paar Fragen von der Nähe bringt. Okay, ja. Okay, ja, fang mal an. Also, ich weiß nicht, ob wir mit was wir dann direkt anfangen sollen, vielleicht mit einfach, was ihr in letzter Zeit spielt, aber das wird... Kannst du Josie mal einen Tipp geben, in welcher Forschungsreihe sie anfangen sollte? Achso, du bist jetzt bei World of Tanks. Ja, wir müssen das Josie ein bisschen nachbringen. Aber da haben wir ja auch in einem Podcast schon äußerst drüber geredet. Nee, ja. Fang an. Nee. Ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich bin durch quasi eine Art Let's Play darauf aufmerksam geworden und ich muss sagen, ich bin jemand, der guckt keine Let's Plays. Von Takeshi? Nee, nicht von Takeshi. Guckt euch mal Takeshi an, sehr empfehlenswert. Jetzt, hör auf Werbung zu machen. das Spiel ist in dem Sinne, ich habe es nicht selbst gespielt, also im Prinzip, ich gucke mir keine Let's Plays an oder zumindest nicht vollständig. Sondern ich schaue mir meistens die erste Folge an, schaue mir meistens dann das Spiel an sich an und wenn es mir zusagt, hole ich es mir. Wenn es mich wirklich interessiert, dann hole ich es mir, dann versuche ich das mal durchzuspielen und dann bilde ich mir quasi... So, jetzt hast du super zwei Konsumgüter in eins gefasst. Einmal YouTube, Let's Plays und Videospiele. Weil ich finde, das ist relativ eng jetzt verstrickt mittlerweile. Weil eigentlich zu fast jedem Videospiel findest du viele YouTube-Videos. Und wenn du dich jetzt, das finde ich eigentlich ziemlich cool, früher musstest du dich durch irgendwelche Spielemagazine durchfitzen. Ja. Und das war gerade in letzter Zeit das Problem, dass die oft geschmiert wurden, gerade von den großen Publishern, wie zum Beispiel Electronic Arts oder sowas in die Richtung, die oft geschmiert haben, damit die halt gute Bewertungen abgeben, viele sich das kaufen, vorbestellen, 60, 70 Euro ausgeben und dann irgendwie so ein auf Deutsch gesagt, ein Stück Scheiße für 20 Euro. Ein Stück Scheiße zu kriegen. Also wirklich, das war meistens total rausgeschmissenes Geld und da haben sich dann viele drüber beschwert und deswegen finde ich eigentlich YouTube besser, weil dort hast du quasi die unbeeinflusste Meinung von Leuten und ein breites Spektrum von Meinungen. Wobei, ich glaube, dass da auch mittlerweile, also die Publisher mit rein. Ja, natürlich, greifen. Aber es gibt natürlich immer noch unabhängige, also ich kenne zum Beispiel einige unabhängige YouTuber, die sich davon überhaupt nicht... Nee, weil zum Beispiel hier, wie heißt der Typ, der Schwedisch, also der Skandinavier, der so... PewDiePie, oder? PewDiePie. Ja. Der ist ja somit eigentlich der größte Let's Player, oder? Habe ich tatsächlich noch nie ein Video von ihm gesehen. Ich auch nicht, aber... Weißt du, der mit seinen, keine Ahnung wie viel Millionen, da kann ich mich nicht, also da ist klar, dass der irgendwie jedes Videospiel einfach geschenkt kriegt von den Publishern. Ja, das ist richtig. Und wahrscheinlich dann sagt ja, also irgendwie so, ja, vielleicht willst du mal ein bisschen gut über uns reden, dann kriegst du vielleicht noch, also ich will nichts unterstellen, aber das ist ja klar, wenn irgendwie, weil der erreicht mehr Leute als irgend so ein lappriges Videospielmagazin. Und, jedenfalls, um wieder zurückzukommen, das Problem bei diesem Videospiel war aber, es hieß Until Dawn und ich habe keine PS4. Das heißt, ist das noch für PS4? Das ist PS4 exklusiv. Und explosiv. Exklusiv. Ja. Ich war abgelenkt, weil hier. Ja, die Prostata wird wieder gepflegt. Ich probiere jetzt das mit dem Kreuz. Ach so. Jedenfalls habe ich mir das jetzt mal angeschaut und muss sagen, das ist eine wunderbare Mischung aus Horrorfilm und Spiel. bei dem du eigentlich fast keinen spielerischen Anteil hast. Es ist eine Art, wirklich eine Art Film, bei dem du lediglich Entscheidungen triffst. Und durch diese Entscheidungen, durch wirklich winzig und banale Entscheidungen, wird dieses Ende beeinflusst. Aber das wird ja auch ganz oft kritisiert, wenn das, also wenn das halt so viel filmisch wird, dass dann ganz viele Leute das sagen. Kann ich mir vorstellen, dass es zum Beispiel bei Beyond Two Souls so war. Ich habe es nicht gespielt. Ja. Bei Heavy Rain kann ich es mir auch noch vorstellen, weil, wobei bei Heavy Rain habe ich... Hast du nicht mal gesagt, Beyond Two Souls ist für dich kein Spiel? Hab ich noch es so ist richtig, es ist auch kein... Ja, für mich ist auch Until Dawn kein Spiel. Ja. Es ist mehr ein interaktiver Horrorfilm. Aber ich kann ja mal, vielleicht um das mal zu erklären, bei Until Dawn ist es so, dass auf einem Gipfel eine Gruppe von Jugendlichen gefangen ist und eigentlich nimmt dieses Spiel quasi dieses ganze Genre der irgendwann mal existierenden Teenie-Horrorfilme. Weißt du, es war doch mal einfach in jedem Horrorfilm so, dass irgendwelche Teenager in irgendeinem verlassenen Landhaus waren oder so, dort irgendwie eine Feier machen wollten und da wurden die dann getötet. Ich glaube, Freitag 13. ist dafür ein super Teil. Ne? Ja, es gibt so viele, da brauchen wir das. Und das nimmt das ganze Ding eigentlich quasi ein bisschen auf die Schippe, aber es hat einen unwahrscheinlich interessanten Story-Twist drin und es ist halt wirklich so, dass du am Ende dann entscheidest, wie viele Jugendliche diese Nacht dann überleben. Okay. Und es ist eben so, dass du ab und an, du lernst die Jugendlichen kennen, du baust auch eine Art, also es ist wirklich wie in einem Film, man ist dann auch wirklich bestrebt, die durchzubringen und es nimmt richtig mit, also es ist richtig packend. Eine Runde Darwin spielen. Ich habe gehört, dass... du hast mir das erzählt. Nee, Takeshi hat mir das erzählt. Ja, ja. Und zwar... Takeshi. Dass ein Player versucht hat, alle umzubringen. Und indem er das versucht das ich, hat, kam ja, das Gegenteil. Das du bist Takeshi. Das Nein, ich bin nicht Takeshi, aber ich habe das erzählt. Das dann. Es gab quasi... Also ich habe mir quasi dieses Let's Play angeguckt und nebenbei natürlich noch die Komplettlösung, weil es hat mich eben interessiert, was passieren würde, wenn die falschen Entscheidungen getroffen werden. Spiele mit Lösungsbuch, du bist mir einer. Und da war eben, was er jetzt meinte, dass das Witzige, dass er quasi zwei Charaktere nicht so leiden konnte, die eigentlich umbringen wollte, aber er die dadurch beide gerettet hat. Krass. Ja, aber ich habe, also... Krass, das ist fast insane. Da habe ich, glaube ich, auch die ersten, keine Ahnung, vielleicht 3 Stunden gesehen, das Let's Play. Aber ich habe es nur so nebenher geschaut. Ja. Und ich fand es jetzt nicht so prickelnd, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich es nur nebenher geschaut habe. Also ich fand es schon ziemlich, auch ziemlich gruselig. Also ich denke, wenn man das selber spielt, ist es bestimmt relativ... Ja, das wirkte auf mich irgendwie so blöd, so... eben diese Teenie-Thematik, eigentlich mag ich, dass sie das auf Korn nehmen, aber das ist bei mir noch nicht so doll durchgekommen, weil ich halt nicht so da drauf geguckt habe. Und diese Animation, irgendwie wirkte mir das so komisch. Also von der Darstellung her, dieses alle gecaptured, aber mit drüber animiert halt, das war irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Ich habe auch viel Positives drüber gehört, aber mich auch nicht mehr so tief damit beschäftigt, deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Was ist denn Capturing? Wenn du quasi reale Bewegungen durch Bewegungssensoren in Animationen umwandelst. Aber im Grunde ist das viel realer. Ist das meistens so? Jetzt mittlerweile ist es Standard, ja. Aber früher war das mal eine riesen... Jetzt ist es kam dann mit Fahrenheit, kam das dann auch beim Videospielen. War das ungefähr so? Fahrenheit? Der Vorgänger von Heavy Rain. Sicher? Das war doch 2003 oder sowas. Da gab es schon Motion Capture. Damit wurde das eben so... gepusht, dass halt, oh mein Gott, wir haben so diese neue Technik noch mehr Rechte und so ein Zeug. Ja? Ja, ich wollte fragen, ist das dann, also im Prinzip habe ich mal, hast du mal so erzählt, so, in Computerspielen wird doch im Prinzip alles aus Dreiecken erstellt, die ganze Welt, ne? Aus Polygon. Ja, genau. Ja. Deswegen, wenn du Motion Capture hast, ist das dann immer noch so? Oder? Ja, aber diese Bewegungen, die du normalerweise müsstest du jetzt in der Animation selber programmieren. Nee, und dadurch wirkt das irgendwie immer unnatürlich, weil du das nie so hinkriegst, wie es natürlich ist. Du müsstest doch im... Hör auf, mich nachzumachen. Eine Person müsste doch jede auch nur erdenkliche Bewegung machen, die der Charakter machen könnte. Nein, ich sag mal, du nimmst jetzt... Wenn du jetzt eine Laufanimation... wir nehmen jetzt eine Laufanimation. Dann würde der einfach mal, sag ich mal, 10 Schritte in eine Richtung ganz normal laufen. Und die könntest du dann quasi als Loop hintereinander legen. Dass du sagst, immer wenn das und das ausgelöst wird, spiele diese Animation ab. Und dann, das ist schon noch Aufwand, aber es wirkt eben, es ist eigentlich mehr Aufwand, als wenn du es selber machen würdest. Natürlich aber noch es reiner. Eben wesentlich, also ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, wo das ganz groß Mode war L.A. Noire. Das war mit dem Gesicht, da haben die Schauspieler genommen. Und das ist ja ein Polizeispiel, in dem du quasi du hast immer Mordfälle und musst Zeugen befragen. Und anhand von den Zeugenaussagen also ich finde nicht, dass das so super funktioniert, aber du solltest theoretisch, das Spiel ist halt auch schon etwas älter, deswegen war die Grafik halt auch kacke, aber du solltest theoretisch an der Mimik dieses animierten Wesens, solltest du erkennen, ob derjenige lügt oder ob er die Wahrheit sagt. Und das hat in manchen Fällen gut funktioniert, weil es einfach bei Lügen meistens viel zu offensichtlich war, dass dann einfach Okay. Nein. Aber das war auch nochmal sowas, wo die dann wirklich erstmal gesagt haben, wir nehmen Schauspieler und setzen die in solche Rollen und versuchen damit quasi das lebendig. Und man muss auch sagen, es wirkt lebendig. Da kenne ich bloß, also als Film dann Beowulf, oder ist das auch so Motion Capture? Na, da ist es, glaube ich, sogar nur eben gefilmt und drüber gemalt. So ungefähr. Ich nehme einfach zum Beispiel jetzt, wenn du der Hobbit nimmst, die ganzen computeranimierten Trolle, oder Gnome, damals schon, was weiß ich. Oder nein. Damals auch schon Gollum. Gollum war ja auch richtig, so riesig. Gollum war auch Motion Capturing. Oder hier der Böse von meinen Star Wars hier, der Große, der noch auf seinem Stuhl sitzt. Wie heißt der nochmal? Von was? Star Wars, der neue Episode 7. Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Nein, du hast doch diesen neuen Beweis, ob man ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Nee, heißt er nicht. Da haben wir schon einen Podcast. Heißt er Dorf? Nee, der heißt doch Lore. Der große Weise. Ja, ich denke so. Genau, und der hat ja auch Andy Serkis, der auch eben Gollum gemacht hat und so gemacht. Ja. Und du kennst doch diese Aufnahme, wenn die vor so einem Greenscreen mit so einem grünen Anzug kommen und dann überall diese Punkte dran haben. Und das ist genau das. Ja, okay. Das nennt sich dann Motion Capturing. Und das im Spiel an sich kommt halt nicht so krass zu tragen, aber viel mehr halt auch noch in den Cutscenes. Richtig, es weil da können sie halt richtig schauspielern. Richtig. Das sind die Videosequenzen, wenn du spielst zwischendrin. Wo du nichts machen kannst, wo quasi filmisch dargestellt. Also du spielst ja, dann kommt irgendwie Schnitt und dann läuft ein Video ab und danach spielst du wieder weiter. Okay. Und das ist eine Cutscene. Und die ist dann meistens grafisch viel besser und halt schauspielerisch viel cooler, weil die halt mehr Aufwand reinstecken können und es halt auch eben filmisch ist und die genau das zeigen können, was sie wollen und nicht eben deine Third-Person-Perspektive haben oder so. Das ist ja auch der Unterschied zwischen, also bei Until Dawn und bei Beyond Two Souls, dass es halt sehr filmisch inszeniert ist und halt deswegen auch die Kameraperspektiven teilweise eben mit Absicht steif eher sind und so. Was ja bei anderen Spielen, also zum Beispiel wie Last of Us, nicht so ist. Richtig. Obwohl Last of Us ja auch schon eigentlich sehr unterhaltsam und sehr filmisch ist. Und da war eigentlich was ich mal nochmal anmerken wollte, weil ich glaube, wir hatten im letzten Podcast, der wahrscheinlich nicht hochgeladen ist. Ich mach vielleicht Ausschnitte halt rein. Du kannst ja einfach, wenn so auf den letzten Podcast verwiesen wird, die Stelle, die gemeint ist, kurz einspielen. Das wird, glaube ich, zu aufwendig. Da müsste Adam übelst viel sichten. Ja, danke. Na gut, okay. Danke. Wir werden dann sehen, ob Adam das im Herzen liegt. Großartige Idee. Adam approves. Ich fand die Idee gut, Christoph. Da hatte, glaube ich, Jussi irgendwie gesagt... Weißt du, das bedeutet, das verzögert aber die Veröffentlichung von dem Podcast nochmal gefühlt eine halbe Woche. Da habe ich die Zeit, den das Intro zu machen. Okay. Ich schneide das rein und du machst das Intro bis in einer halben Woche. Oh, wir werden Verträge geschlossen. Halbe Woche sind das 3 oder 4 Tage. Tja. 3,5. Jetzt muss man... Nee, warte, was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag? Nee, Mittwoch. Bis Sonntag. Okay. No? Sonntag gibst du es... Nee, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin nämlich am Wochenende, habe ich Auftritt mit der Band. Oh, oh. Und wir sind einen Tag im Studio. Dann nehmt ihr eben als Band das auf. Jetzt nehmt ihr das auf, oder was? Ich wollte, wir könnten, wenn ich Zeit habe, kann ich sogar im Studio mitmachen. Fedorowski mit Karat und Pudis wurde früher unterstützt. In dem Studio nehmen wir auf, ja. Geht das nur am Sonntag, oder sage ich, ich lade den jetzt hoch und bring dann den alten Antritt vielleicht als extra raus? Sag mal, du bringst das extra raus. Okay. Das wird so ein Special. Gott, der Vertrag ist hiermit annulliert. Max, bitte red weiter, es tut uns leid. Ja, mach nichts. Du hast, glaube ich, gesagt, warum Computerspiele oder sowas, ne? Oder was? Irgendwas war derartiges war, ja. Ja, und da wollte ich besser sagen, dass ich mich, glaube ich, noch nie bei einem Horrorfilm gegruselt habe. Wirklich? Aber ich tatsächlich. Oder kann ich ein paar nennen? Ich habe eigentlich tatsächlich einiges auf dem Kerbholz. Also ich habe hier Texas Chainsaw Massacre. Das Original? Schön. Ach nee, das ist ja indiziert noch. Oder nicht mehr. Ich weiß es nicht so ganz genau. Nicht aber mehr. Das weiß ich jetzt. Saw habe ich fast alle Teile. Ja, Saw ist ja Torture-Porn. Es geht ja nur um die Gewalt. Das ist ja kein Grusel. Richtig. Bei Dings habe ich nie verstanden. Bei Paranormal Activity habe ich nie verstanden, was da gruselig ist. Das spaltet die Leute. Manche finden es langweilig, manche spannend. Ja, ich finde das relativ langweilig. Und dann gab es noch Final Destination. Da sagen wir mal viele Huren. Aber das ist auch toll. Das ist aber auch nicht. Ja, eben. Das ist eigentlich auch nicht gruselig. Ich habe tatsächlich aber letztens welche gesehen. The Blair Witch Project finde ich gruselig. Aber wenn er Paranormal Activity langweilig findet, wird der Blair Witch auch langsam langweilig. Aber Blair Witch ist schon an der Stelle gruselig, als das eklige Herz vor dem Zelt rum. Ist es ein Herz? Man erkennt es, glaube ich, nie. Nee, es kann auch ein Finger sein, irgendwas Blutiges. Nee, aber es ist runder als ein Finger. Nee, aber es ist ja nur so eine Matsche. Daumen vielleicht, ja, ist runder als ein Finger. Aber ein Finger wird nie Matsche sein. Dann haben wir letztens irgendwie, wie hieß das? Das war jetzt ganz neu rausgekommen. irgendwie mit so Exorzismus und Teufelsaustreibung. Der Last Exorcism? Nee, Poltergeist hieß er doch. Na, irgendwas in die Richtung könnte sein. Das fand ich auch total. Da war einmal oder so, war mal etwas, so eine Art Jumpscare, wo man sich mal ein kleines bisschen erschreckt hat. Dann muss ich dir mal gute Horrorfilme nennen, weil bis jetzt sind es alles so. Kann ich dir wieder mal. Wie das die auf. Ab, weg, ah, nee, nicht die Abtreibung. Die Abtreibung. Die Austreibung oder irgendwas. Ein Lehrfilm für die katholische Kirche. Das schafft halt auch mehr. Das ist bestimmt ein echter Horrorfilm. Also, da gab es, glaube ich, mehrere Teile auch irgendwie. Dass der eine spielte vorher mit so einer Puppe. Die Zeugung und dann die Abtreibung. So eine seltsame Puppe, die ist so eine Porzellanpuppe, die dann irgendwie immer da in so einem Laden saß. Chucky, die Mörderpuppe? In so einem Antiquitätenladen? Nee, ja. Also ich habe das, glaube ich, in ganz vielen Podcasts schon gesagt, ich hasse Horrorfilme. Wir haben ja auch mal diesen in so einem Traumateil. Hab ich auch schon erzählt, ja, oder? Was? Mit dem Mirror, mit dem scheiß Horrorfilm Mirror. Erzähl es ruhig nochmal. Wo ich mich wochenlang gegruselt habe. Auch wenn ich an einem immer noch, ich habe den vor 2 Jahren geguckt. Kennst und den wenn was? Ich im Dunkeln nee. In den Spiegel gucke, will ich einfach... Okay, ich erkläre mal kurz. Doch, Mirror, schon. Im Prinzip geht es darum, Mirrors. Dass Spiegel, ich habe in meinem Zimmer drüber. Dass Spiegelbilder die echten Menschen töten. Hm. Also du siehst zum Beispiel jemanden, er ist im Bad, also eine... Genau, oh, ja. ist das ekligste guckt ist mit der Spiegel, Frau in der Badewanne. Ja. Geht runter das Gesicht waschen, guckt hoch und sein Gesicht ist das total. Das bleibt einfach im Spiegel. Ja, es ist total verzerrt und so. Und er geht weg und das Spiegelbild guckt so lachend hinterher. Und dann tun die Spiegelbilder sich immer was zufügen, mit einer Scherbe aufschneiden, das Gebiss ausreißen. Und das passiert den Leuten dann im echten Leben. Und ich habe da immer diese Szene vor mir in diesem U-Bahn-Schacht, genau. Wo der dem Spiegel aus Versehen kaputt macht und dann den so putzt. Und versucht, die Scherbe, die da rausgeflogen ist, wieder reinzufügen, weil der so Angst hat. Ach, der andere Spiegel Typ, ne? Ja. Es ist einfach so eklig, solche Filme. Ja, aber der ist aber an sich ist der nicht so gut, der Film. Die Prämisse ist cool, aber sonst... Ich glaube ich, ein paar Szenen da draußen. Das kann schon sein. Also die Badewannenszene ist halt eklig. Oder selbst in diesen scheiß Türklinken oder so spiegeln sich ja die Menschen oder Pfützen und so. Ja, aber irgendwann ist es einfach im Bar geworden. Das ist doch so, dass die Mutter alles, was spiegelt, abdeckt mit so Farbe. Ja, und der Sohn kratzt das wieder runter. Den Türgriff vergisst ihr aber auch. Und dann dreht sich der Türgriff, weil du... Bam, bam, bam. Oh, nee. Oder auch so, ist kein Horrorfilm, oder die meisten werden sagen, ist kein Horrorfilm. Wie hieß der? Wrong Turn, oder? Ist es so? Naja, es ist halt auch so Gag. Es ist einfach eklig. Ja, aber du hast, kann man auch sagen, du hast einfach ein sehr großes Problem. Ich bin vorbelastet, weil ich im Wald groß geworden bin. Man muss erzählen, Christoph wurde von Wölfen auf ein Dschungelbuch, ja. Ich würde so gerne ein Mensch sein. Oh, nee. Probier's mal mit. Krass, das klingt gleich mit, pass auf. Müdigkeit, ja. Ja, Müdigkeit, ja. Kommt jetzt auch ein neuer Film. Um die Kurve zu kriegen. Ja, also. Der so echt. Auf Mowgli. Echt. Nee, aber auch das Dschungelbuch ist ja so echt animiert. Mowgli und Tarzan kommen jetzt beide als Neuverfilmung. Ja. Aber ich hoffe doch schon. Ich hoffe, die müssen Lieder sind mit drin. Ich hoffe, die Lieder sind noch mit drin. Das stelle ich mir voll scheiße vor. Ich kann mir nicht vorstellen, die haben so einen echt animierten Bär. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der dort Bauch tanzen, probier's mal. Das wäre aber lustig. Um die Kurve zu kriegen. Es gibt aber, obwohl es kaum Filme gibt, bei denen ich mich jetzt irgendwie grusel, gibt es unheimlich viele Spiele, wo ich mich regelmäßig fast einscheiße. Weil ich da wirklich Angst habe. Das kenne ich, Dead Space. Finde ich wahnsinnig ekelhaft. Wie ich, also, kann man mal kurz davor. Für mich Unwissenden. Dead Space, die Handlung? Seine Freundin ist auf einem alten Minenschiff. Man muss erklären, er ist Mechaniker. Es spielt im Weltraum. Es spielt 2050 oder irgend sowas. Also es ist die Menschheit ist im Weltraum. Es gibt so einen Planeten. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich hab's nicht. Das vergisst du während der Handlung. Das willst du vergessen. Und da ist so ein Minenschiff. Wie heißt das Ding? Akamura, irgend sowas. Ja. Und davon kommt kein Signal mehr. Ishimura? Das heißt Ishimura, ja, stimmt. Jetzt lügt doch. Da machen sich irgendwie so 4 oder 5, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, da sterben gleich in der ersten Sequenz, sterben fast alle. Einige machen sich halt in so einem kleinen Schiff halt auf dem Weg dorthin, um zu gucken, was da los ist. Die denken, es ist ein technischer Defekt. Und der Isaac, den du spielst, der ist halt Mechaniker und der will das halt reparieren und die anderen, die kommen halt einfach so mit, weil, weiß ich nicht, ja. Denen ist langweilig. Und die kommen halt dort an und auf einmal stellen die halt fest, dass das irgendwas dort passiert ist. Und dass irgendwie alle tot sind. Und zwar nicht nur irgendwie tot, sondern ziemlich schlimm tot. Also eklig tot. Eklig tot, ja. Es ist total tot. Die Necromorphs, das sind so dann mutierte Menschen mit Arm aus dem Rücken und sowas. Du tötest sie nicht, indem du sie abschießt, sondern du tötest sie, indem du ihnen möglichst viele Gliedmaßen abtrennst. Das heißt, es wäre wahrscheinlich nichts für dich. Du musst also versuchen, den Beine und Arme wegzuschießen, dann sterben. Fleischerei-Lehrfilm sozusagen. Ja, Kopf zum Beispiel bringt gar nichts. Warum und, nicht? Ja, weil das einfach so ist, das bringt nichts. Du musst die Arme oder so, ich weiß nicht, die sterben. Wenn du den Kopf abmachst, sehen die dich doch nicht mehr. Ja, doch, irgendwie schon. Wieso? Und du musst gerade nicht destruktiv sein. Das ist schlimm. Also ich spoilere jetzt ein kleines, das Spiel ist irgendwie von 2006 oder so. Es gibt auch schon einen zweiten. Es gibt dritten sogar schon. Also den ersten kann ich ja mal spoilern ein bisschen. Es ist dann halt irgendwie so, dass du am Anfang eben versuchst, dort den Strom wieder in Gang zu kriegen, dann greifen die Viecher an, es sterben ein paar und man wird getrennt. Logisch. Und dann musst du halt alleine durch dieses Schiff und es sind so viele verstörende Szenen. Also man findet am Ende heraus, dass es auf diesem Planeten eine Art Marker gibt. Das ist ein großer Stein und der ist irgendwie, der klingt sich in den Verstand von den Männchen ein und macht die verrückt. Und die fügen sich dann selber übelst Verletzungen zu. Du siehst dann so eine Krankenschwester, die sich selbst, also die irgendwie an so einem, dem ist irgendwie die ganze Haut abgezogen, der liegt dort, der hat übelste Schmerzen und die schneidet sich dann dort einfach selbst, die lacht so dumm und schneidet sich selbst einfach den Kopf weg und der liegt dort noch und verblutet einfach. Das erinnert mich gerade an, wie hieß es, Firefly, die Serie, da gibt es auch mit den, wie heißen die nochmal? Reaper, glaube ich. Oh, das ist so eklig, die tun sich dann so selbst verstümmeln, aus Spaß, so Mund zunähen oder einfach Auge raus. Oh. Und das machen die dort halt auch. Und das Spiel ist aber in dem Sinne widerlich, dass es hat unglaublich ruhige Passagen, wo wirklich gar nichts passiert. Langweilig. Und dann ab und zu einfach irgendwie aus dem Lüftungsschacht kommt wieder so ein Vieh raus und oder so, manchmal auch einfach solche Gans, die kommen einmal, solche Gegner, so wie so ein Riesenwurm. Es geht einfach, du läufst durch so einen Gang und es passiert einfach nichts. Und dann kommt auf der Wand irgendwie so ein Riesenwurm und es kommt so ein Quicktime und das verlierst, frisst er dich. Aber auch wieder brutal, also er zerfleischt dich halt irgendwie. Aber es ist halt immer Gore und. Gibt es nicht sogar auch irgendwelche Gegner, die du nicht töten kannst, sondern die du irgendwo festnageln musst richtig. Und so? Das ist richtig, also du kannst halt auch noch so, du hast dann nur Stasis, kannst du Gegenstände durch die Gante werfen und kannst dann damit noch ein bisschen kreativ töten. Das ist wirklich so ein. Das ist psychisch halt, das ist in der übste. Ich weiß nicht, ich krieg dann immer Schweißausbrüche und. Das glaub ich auch. Kannst du mir das mal zeigen? Das würde mich mal interessieren. Ich hab tatsächlich zu Hause rumliegen. Ich glaube, Christoph stirbt einfach nach 10 Minuten. Wirklich, also ich bin ja schon bei Slenderman gestorben. Dann gab es jetzt neue Outlast. Slender. Outlast ist genauso wahnsinnig widerlich. Ja, ich habe das gesehen, wie es Leute mit der Oculus gespielt haben. Ich sagen, das ist mir mal gezeigt mit ich glaube, das ist so eins mit der schlimmsten zurzeit. Wobei ich sagen muss, bei Outlast gewöhnt man sich langsam dran, weil es sind immer der gleiche Gegner, der dich verfolgt und du weißt irgendwann, wie er reagiert. Dieser große. Nee, es gibt da große Dicke, es gibt dann noch zwei Nackte, zwei Nacky Dice und einen Schernmann, ja. Und, aber das sind immer die haben ja die gleichen Vorgehensmuster, also du irgendwann hast dann quasi raus, ja, das funktioniert immer. Und das mit dem Alien soll auch relativ groß sein. Also ihr Alien. Isolation. Ja, das habe ich ja auch gehört, das hat Abnutzungserscheinungen, das langweilig. Ja, richtig, weil das genauso ist. Du hast dann immer das Alien und das kommt halt, wenn du laut machst und dann kommt's und dann musst du dich verstecken. Und dann geht's Bugge, wieder Bugge, weg. Bugge. Und dann geht's halt wieder weg und dann war's das. Also das ist dann halt, soll halt langweilig sein. Ja. Aber will ich auch noch spielen. Also ich bin leider noch nicht so in die Horrorspiele vorgedrungen, aber ich habe es mir bis jetzt noch nicht zugetraut. Richtig, aber ich will jetzt eigentlich langsam auch mal ein Horrorspiel zocken. Aber auf Konsole, wenn dann. Das Gruseligste ist für mich so, wissen ihr, wie hieß denn das, wo der Rollstuhl dann auf dem Dach liegt und nur der Reifen tritt hier, wo ich die Titelmelodie immer spiele. Silent Hill. Genau. Das ist so das, wo ich sage, okay, das könnte ich gerade noch so spielen. Wobei das ja auch sehr psychisch ist. Aber ich glaube, das ist auch... Ja, eben, aber das ist nicht so eklig brutal. Die haben jetzt ein neues Spiel tatsächlich, das wurde aber leider, ist es nie rausgekommen. Ey, ich habe ja den Playable Teaser gesehen. Achso, ich dachte, hast du auf der Playstation. Nee, den haben die ja sogar runtergelöscht, ne? Ja. Oh Gott. Du konntest ja den runterladen spielen, dann wurde, nachdem hier alles zerbrochen ist, dann haben die ja den aus dem PSN gelöscht und dann haben sie dir sogar bei einem neuen Update das wieder von der Konsole gelöscht. Ja. Aber ich habe den Trailer gesehen, den Playable Teaser. Und was? Also das ist so creepy. Und es aber war, das macht übelst Bock. Es war ein Spiel, es spielte nur auf einem Hausflur, einem Badezimmer und glaube ich einem Kinderzimmer und einem Schlafzimmer. Das oder ist was. Wie so ein viereckiger Gang. Ja, du konntest immer ganz nur vier mit Locations. Locations? Nein, das ist halt, das geht, wie lange geht das? Dreiviertel Stunde oder so? Oder 20 Minuten? Ich glaube, das ist halt nur der Teaser gewesen. Genau, das ist nur der Trailer dafür. Ja, aber ich glaube, dass das Gesamt, also ja, und in diesen 20 Minuten ist, glaube ich, ein Teil von dir gestorben. Ach, der Hund. Du bist immer wieder durch diesen Gang gelaufen und immer wieder irgendwo hat's mal ein Babylachen. Dann ist der, auf einmal hast du irgendwas im Spiegel gesehen, dann ist mal eine Tür zugefallen. Plötzlich stand irgendwann, weißt du, auf einmal irgendwie so eine Schattengestalt, du hast nicht erkannt, was es ist, und ich stand nur kurz da, die hat dir nichts getan, aber du hast dich einfach so erschreckt. Ja, weißt du, du spielst die ganze Zeit, sonst wird immer creepy, aber noch nichts. Genau, es wird immer wahnsinniger, und dann irgendwie fast nichts. Und nach einer Viertelstunde steht plötzlich einfach so eine zuckende Gestalt. Ne? Und du denkst dir einfach, what the fuck. Ich geh kurz an, dann steht die da und dann geht's wieder aus und ist weg. Und ab dann wird's dann richtig. Hat das einen Sinn? Also. Ja, das ist nur der Teaser erstmal. Das ist nur erstmal so, okay, zu zeigen, was sie machen wollen, was das sollte. Das ist halt leider nicht fertig geworden und dadurch, dass dann Nintendo ausgestiegen ist, nicht Nintendo, Konami war es doch, glaube ich. Ach, Konami, ja, Entschuldigung. Konami. Keine Problem. Ist es leider nicht. Ja, aber das hatte das so. Das wäre richtig. Und Norman Reedus hätte einen Hauptcharakter gespielt. Ja. Also der aus Walking Dead und so. Das wäre richtig. Ja. Habt ihr noch Themen, die wir jetzt im ersten Podcast noch behandeln wollen? Also so Sachen, die wir noch konsumieren, haben wir über... Was gibt's denn noch für Medien? Podcasts. Ja, ihr hört ja alle keine Podcasts, nehme ich an. Oh, ich habe unseren Roman gehört. Ich habe mal einen Giga-Podcast gehört. Okay. Also die haben immer einmal im Monat, bringen die mal einen raus, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe auch schon Podcast gemacht und ich will auch nochmal vielleicht über was reden, was weiß ich, aber jetzt ist jetzt nicht die Zeit, so ich höre sehr, sehr, sehr, sehr viele Podcasts. Bücher lesen haben wir nicht geredet. Das stimmt. Nochmal ganz Zeit. Kurz. Und Zeit. Fernsehen haben wir eigentlich auch nicht geredet. Ja. Soll ich das mal einhaken? Also nochmal bei Büchern? Ich muss sagen, früher habe ich extrem viele Romane gelesen. Ja. Über Warrior Cats, was ich ziemlich cool fand. Habe ich dir das mal gegeben? Ich habe bis zur 5.3. gelesen. Ja, da habe ich die erste Reihe gelesen. Dann gab es eine zweite, die war dann so weltfremd. die hat er nichts damit zu tun. Das war echt cool. Sonst hat man sich da noch mit identifiziert. Percy Jackson war so eine Reihe, die ich richtig cool fand. Bartimäus hast du immer ganz hoch geholt. Ich habe ohne Mist den ersten Bartimäus, den habe ich viermal gelesen. Ich fand den so gut. Das ist mein Lieblingsbuch bis heute noch. Ich muss wieder lesen. Ich muss sagen, mein Lieblingsbuch ist Aragorn. Aber alle die ganze Reihe. Aragorn, muss ich sagen, habe ich nicht gelesen, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Ich glaube, die habe ich 6-mal durchgelesen. Also die ganze Reihe, die fand ich wirklich super. Aragorn ist unbestritten, ist mit eins der besten. Ja, der zweite war scheiße. Cool. Ich gebe zu, der zweite war langweilig, aber der dritte und der vierte. Das Ende ist nur, das Ende war ein bisschen scheiße. Das Ende war ein bisschen unbefriedigend, weil ich eigentlich dachte, nee, man, ich glaube, ich habe Aragorn nie zu Ende gehört. Ich habe ja immer noch vermutet und ich vermute immer noch, dass noch ein Teil von Aragorn irgendwann kommt. Könnte, aber eigentlich würde das ruinieren. Eigentlich finde ich es so ganz gut, aber mich hat eben nur angekürzt, dass ich dachte wirklich, kann man es bei der, wobei die Bücher sind ja auch schon alt, oder? So ein klein, vielleicht kannst du es ein bisschen an. Nee, ich weiß es nicht mehr, lass mal. Ich höre das mal. Hä? Das Ende, ich weiß. Du weißt ja das Ende noch, oder? Ich glaube, ich weiß noch. Ich sag mal, das letzte Buch ist grün. Man muss ja sagen, die Bücher waren immer in den Farben von den Drachen, die da drin spielen. Genau. Blau. Saphira. Nein. Ja, rot sagst du nicht, weil das wäre wieder Spoiler. Schwarzes Schruikan, was weiß ich, wie der hieß. Wir können aber sagen, wie die Drachen heißen. Und dann war es Gold. Dorn ist der dritte. Dorn ist der zweite. Das vierte war Gold, ne? Nein. So. Doch. Das dritte war Gold. Das dritte ist schwarz. Nein, das dritte ist Gold. Das dritte ist der. Ach ja, von Brom. Stimmt, nee, aber das, Brom war der das Bild ist. Das Bild von dem Drachen ist golden, Gold. Aber das Buch ist schwarz. Das sind eigentlich wieder zwei. Das ist einmal der. Schruikan? Schrukan, das ist der ganz große. Und wie hieß der andere? Der Goldene? Ja, wie hieß denn der? Das war von dem Lehrer. Gladia. Gladia, genau. Ja, Gladia. Ich fand's lustig, wir haben mal drüber geredet, ich hab's gehört und so wie der Maria Herbst oder wer das liest. Das liest nicht der, das liest ein anderer. Egal, aber auch ein Deutscher, sehr bekannter. Schneider. Nee, auch ein sehr Olaf Schubert. Nee, so wie der das liest. Auch hier, wie hieß denn dieser Aswald Raganui oder so, dieser Clan, den du immer ganz anders ausgesprochen hast, weil du es gelesen hast und ich habe es gehört, Aswald Raganui oder so. Ja, ja. Und du hast es immer so... Tränen des Anduin. Genau. Auf Deutsch, ja. Ach, das war echt geil. Ich habe das dann auch mit Lego und so nachgespielt. Und genial. Also wirklich, also das zweite Buch war nicht so, ich weiß das, wegen der Zwergenpolitik, das war echt langweilig. Da ging ja nur um Politik und... Ja, aber das war auch interessant. Ist nicht viel passiert, aber das dritte dann und vor allem, ich fand das vierte war halt wirklich cool. Ich finde, das war derart verzweigt, dass man sich das irgendwie übelst schlecht merken konnte. Ja, man muss da drin bleiben. Ich habe sonst auch meine Deutschlehrerin, die hatte sich das letzte Band dann nicht gekauft. Das ist noch gar nicht so alt. Das letzte Buch ist erst vor zwei Jahren oder so rausgekommen. Drei Jahre, glaube ich. Da war ich, glaube ich, noch nicht besser. Das erste Buch hat auch ein 15-Jähriger. Also, der war dann ja, der war 15. Und hat es noch, hat es mit Hand geschrieben und seine Mutter hat es abgetippt. Ja. So war das doch irgendwie. Naja, der Hauptcharakter ist ja auch am Anfang 15. Genau, stimmt. Fängt ja auch an, der Aragorn. Der Hund rennt hier im Hintergrund. Ich glaube, der rennt nicht. Nee, der schubbert sich an seinem Bett. Ja, aber ich fand die ganze Geschichte. Ich habe damals, wo ich es gehört habe, war ich noch totaler Playmobil-Fan. Wie alt war ich da? 12? 11? Ich habe lange Playmobil gespielt. 16. Und da habe ich das immer noch nachgespielt. Ich hatte so einen geilen Drachen von Playmobil. Und da habe ich das echt immer nachgespielt. Der war auch rot, das war immer Dorn. Dann fand ich, ich weiß nicht. An den kann ich mich noch erinnern, der stand so, ne? Ich sehe Gabri, wie hieß denn die Scheiße? Von der habe ich. Wie hieß denn die Scheiße? Ja, die schreibt immer so über. Das war auch Mittelalter-Roman und zwar über England, aber ich komme gerade nicht drauf, wie die heißt. Gable? Rebecca Gable? Gabalden. Nee, Rebecca Gable. ist eine Deutsche, die schreibt so mit englische Mittelalter-Historie. Also an solche komischen Historienromane kann ich überhaupt so gar nicht. So wie die Hebamme oder wie? Oder die Wanderung? Ja, das kann auch. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich den Unrecht, aber schon wenn ich dieses Bild sehe von irgendeiner hässlichen, gemalten Frau in einem scheiß Schürzenkleid, denke ich mir, nein, nein. Hast du heute mal in den Spiegel geguckt? Aber was großartig ist, ist die Heilerin von Canterbury. Das kann ich empfehlen. Da habe ich, glaube ich, auch fast alle Bücher von meiner Oma bekommen. Die sind super. Das ist ein super Buch. Das ist eine Hebamme. Nee, das ist keine Hebamme. Frank Joost, ein schönes Argument. Die Frau von Canterbury? Wir waren in Canterbury. Da wollte ich auch mal hin. Die Kirche, darum geht's auch. Ja, aber die ist fies teuer. Da musst du und? Fies viel einfließen. Ah ja, vor allem, weil es so ein kleines Kaff, ne? Eigentlich, das war übel klein. Canterbury, 50.000 Einwohner oder so. Ja, aber als wir dort waren, war es so klein. Und es ist 5.000 gekommen. Nein, 2.000. Schön, jetzt wissen wir genau. Egal, scheiß drauf. Ja, sprich. Apropos Canterbury, Ken Follet, Säulen der Erde. Tore. Habe ich auch gehört, aber ich. So was mich auch nicht interessiert. Die Säulen der Erde? Nein, die Säulen der Erde. Habe ich alles nie gelesen. Da bauen die Kirche, okay. Wo ihr drin wart. Ich kann allgemein an Fantasy und an Historie überhaupt gar nicht ran. Ich war noch nie in England. Fantasy und Science Fiction. Ich finde gerade immer die historischen Romane cool. Ich mag eher Fantasy und Science Fiction. Man muss jetzt hier mal an der Stelle sagen, dass alles, was so die letzten 100 Jahre mit Sachsen zu tun hat, dass der Max der Spezialist ist. Wirklich? Hä? Egal, was ich irgendwie mal anreiße mit Sachsens Augusta Stark und sowas, du weißt immer alles, was so... Stell das doch mal. Wann haben wir mal über Sachsen geredet? Augusta Stark oder so. Hä? Wann haben wir denn mal über das geredet? Das ist eine Weile her. Ist ja jetzt auch egal. Ich hab heute fast der Marsianer fertig gelesen. Hat mir sehr, sehr toll gefallen, sehr viel durchgezogen und den Film dann geschaut, leider nicht, das Buch war fertig geschafft, deswegen zieht sie es jetzt am Ende, aber ich habe sich mit meinem Leseaufwand, was weiß ich, gezogen, aber bin jetzt irgendwie 15 Seiten vor Ende und das ist ein echt cooles Buch. Also man muss drauf stehen, dass er das so faktisch beschreibt. Aber ich kann es sehr empfehlen. Ich könnte ja mal sagen, wir haben es im Kino zusammen gesehen. Aber das Kino, der Film ist halt extrem viel weg. Das ist halt das Geile am Buch. Das ist okay, also ich kenne nur den Film und ich muss sagen, selbst der Film ist schon, finde ich, sehr schön gemacht. Das ist ja auch für mehr Oscars. Ist das Ende ein bisschen okay, wo du sagst, okay, ein anderes Ende wäre jetzt auch logischer gewesen. Ja, im Buch ist das aber, ist es halt viel schwerer für ihn auch, das Ganze zu bewältigen. Max wollte was sagen. Nee, ich würde auch mal Josie. So. Nach welchen Prämissen wählt ihr aus, was ihr lest? Oder kauft. Also wenn ich viel, also ich muss Leute drüber reden hören, dass die gesagt haben, hört, guckt euch das an, lest das und es gefällt mir und halt, dass mir die Thematik gefällt. Also es ist ganz selten, das war damals so, dass ich in die Buchhandlung gehe und sagen sie mir was Gutes. Ich gehe jetzt meistens nach Empfehlung. Ich mache Klappentext. Klappentext, ja. Wenn mir das gefällt und ich meine, ich lese meistens Buch rein und das erste Buch gefällt mir, dann mache ich die Reihe meistens zu Ende. Weil also ich muss sagen, wollte ich vorhin schon sagen, habt ihr mich, glaube ich, abgeschnitten. Ich habe früher viele Romane gelesen, jetzt lese ich viel Konter. Ich nenne es immer Konter. Ich habe einen Freund, mit dem ich sehr viel über Zeug rede halt. Nein, und jetzt lese ich gerade ein Buch, das heißt... Konter? Nein. Wenn das die Deutschen wüssten, gäbe es morgen eine Revolution. Also so... So eine Pegida-Lektüre. Nee, gar nicht. Und das unsere Deutschen wissen. Und halt, wenn er eine Meinung hat, suche ich mir dann immer ein Buch, was die Meinung widerlegt oder gegen die Meinung argumentiert. Und das macht echt Spaß. Und da lese ich aber, ich habe jetzt das Attentat gelesen. Da geht es so um von Stephen King? Nee, da geht es so um die ganzen... Das habe ich aber gelesen. Um ganz viele Morde angefangen. Also und so Mordaufträge, so Assassine, Cäsar, also so das ganze Zeug. Kennedy ist mit drin, wo so die Möglichkeiten, also die offizielle Variante, die Verschwörungstheorie und so, das alles beschrieben ist. Bloß weil, also mein Freund ist so der Meinung, das, was geschrieben wird offiziell, der Freund, ist so. Und ich suche mir dann halt immer die Gegenargumente, einfach bloß, weil es mich interessiert und daraus meistens ein interessantes Gespräch entsteht. Stegermann? Ja. Liest irgendeiner von euch Mangas oder Comics? Nein. Yeah. Das heißt ja, nein. Ich gucke jetzt. Scott Pilgrim ist eine der geilsten Geschichten, die ich gelesen habe. Was findest du denn an Comics? Warte, stopp. Ist sehr filmisch. Scott Pilgrim mag ich den Film. Den finde ich echt cool. Comic habe ich echt nicht gelesen. Also, guck, weil die Sache ist, Comic verbindet so ein bisschen. Ein Buch ist halt wegen, wie es physisch ist. Aber von der Erzählperspektive ist halt sehr, sehr filmisch und das ist halt das Coole. Es ist halt wie ein Film, den man in Ruhe gucken und lesen kann, wenn man will. Aber ich finde gerade das Nicht-Filmische an Büchern ist das Bereichernde an Büchern. Und nee, dass du deine eigene Fantasie hast. Genau. Ja. die Namen alle. Ja, aber sag mal, beim Film ist es ja auch nicht so, dass du es nur erzählt haben willst, sondern du willst es präsentiert haben, sehen. Und im Comic ist halt der will halt nicht deine Fantasie anregen, sondern der zeigt sie halt. Aber im Comic fehlt mir komplett irgendeine sprachliche Vielfalt oder Qualität. Da habe ich gerade das passende Beispiel. Ich war mit einem Kumpel, waren wir in Frankreich 2 Wochen und haben, also der ist Franzose, wir waren bei seinen Großeltern, also sein Vater, haben in dem Zimmer von dem Vater geschlafen. Und die haben das nicht groß verändert. Es war mehr Abstellkammer. Und, aber das, was der Vater hatte, war noch so alles drin und da waren französische Porno-Comics. Zwei verschiedene Reihen. Oh. Und ich kann nicht gut Französisch, das gebe ich zu. Aber du hast also erreicht, oder wie? Ich sag mal, an einem Comic verstehst du alles. Ich fand das mir ziemlich lustig mit anzusehen. Die Bilder haben gereicht. Da war auch ganz viel Tim und Struppi, also der war echt. Für die besonderen Vorlieben. Das ist seltsam. Nein, als Comics war das Cosplay richtig. Ja. So ein Porno-Parody. Aber da gab es ganz viel, halt verschiedene Comics, aber ein Band war halt auch so ein Porno-Comic. Hat immer schon. Und da muss ich sagen, da sprechen die Bilder beim Comic. Du brauchst die Sprechblasen nicht wissen, um die Bilder zu wissen. Weil solche Art von Comics vielleicht wirklich. Ich bring mal bis nächstes Mal in Erfahrung, wie das Comic hieß. Das kann ich nur sagen. Nee, okay, war Spaß. Du reitest dich nur tiefer. Ja, na klar. War Spaß. Warst du in Frankreich nicht. Aber das Comic hat er trotzdem gelesen. Wollen wir noch kurz über Fernsehen reden? Hey, das Thema ist... Nein, ich möchte nicht mehr über Comics reden. Gibt's das über Fernsehen zu sagen, außer dass... Also ich schaue seit ein paar Monaten gar kein Fernsehen. Ja. Christoph schaut auch kein Fernsehen mehr. Guckt jemand hier überhaupt? Josie, schaust du Fernsehen? Ja, mache ich eben. Aber nur sowas wie RTL, oder? Nee, gar nicht. Aber komm, ich gucke immer Tagesschau 24. Das schaue ich auch gern, weil dann man schaut einfach. Ja, geht eine Prostata richten. Nee, ich würde sagen, ich gehe mal kurz zu. Ich gehe mal kurz zu Doku machen. Ja, ja. Also, wo waren wir gewesen? Bei Fernsehen. Erzähl du mal kurz, weil du anscheinend der Einzige noch bist, der Fernsehen schaut. Erzähl mal kurz. Ich gucke das tatsächlich nur für Nachrichten oder Talkshows. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Ich bin leider nie richtig in Talkshows reingekommen, aber obwohl ich es eigentlich sehr interessant finde. Ich gucke gerne Talkshows. Viele Talkshows. Ich mag also manchmal geht's, aber ehrlich gesagt kann ich mir immer diese Talkshows nicht angucken, weil ich es schrecklich finde, dass den Leuten dort immer so abgeschnitten wird. Das ist wirklich eklig. Also wenn ich dort sitze, ich glaube, ich würde dort ausrasten. Das würde mir übelst auf den Sack gehen. Dafür wenn mir hasse ich einen Markus Lanz. Ja, Markus Lanz, der fällt einem immer ins Wort. Das finde ich aber auch eklig. Darin. Also wenn eine Talkshow, dann müssen die sich ausreden lassen, weil sonst macht es doch keinen Spaß zu schauen. Das macht einfach keinen Sinn und das wird dann manche Aussagen werden dann einfach völlig entstellt. Ja. Ja. Aber letztens war doch dieses irgendwie, wo wie hieß sie, Petri? Ja, nee. Frauke. Frauke. Ja. Nee, Frauke. Du meinst aber die Beatrix van Storch. Nein, ich meine die aus der Pegida. Wieso? Das ist die AfD. Beatrix van AfD meine ich, genau. Storch. Beide, das ist die Vize von Storch. Ja, die Storch ist die Vize und die Storch hat jetzt. Aber die Petri war doch letztens in irgendeiner Talkshow. Ja. Und die hat sich, also ich habe es ja nicht geschaut, deswegen frage ich einfach, die hat sich doch irgendwie so komplett... hatte doch Probleme, sag ich mal, sich dort einzufinden, weil sie mit dem Kontrageben nicht klarkommen. Die AfD-Leute sind sowieso dort immer übelste Schmeckerchen, ey. Ja. Zum Beispiel auch der Höcke. Aber ich glaube, wir müssen Der Bernd Höcke. Unser Guter. Mit der Deutschlandflagge über dem Stuhl. Ja. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen politischen Content. Genau, ein bisschen politisch sein, muss auch mal sein. Ja, so Fernsehen gucke ich echt nur für sowas. Also jetzt nie irgendwie... Aber ich bin gar nicht mehr in der Lage dazu. Ich sag mal, ich guck mal ein bisschen Berlin Tag und Nacht. Ne? Also ich hab Köln. Das ist echt 50667, was das heißt. Da bin ich wirklich Köln. Ja, Köln. Ja. Ey, das haben wir, aber nee, wir haben das absolut mal. Nicht. Ich war mal bei Bekannten und die schauen, haben das halt alles, die kennen die ganze Zeit. Das ist irgendwie ein Typ mit seiner Freundin. Und die kennen das ganze Universum, aber die stellen das alles auf so eine ironische Ebene. Und dann so, ja, hier. Die Britti irgendwie, die war letztens da und dann hat er geguckt und dann war sie ganz traurig und so. Und dann, diese ironischen Sicht fand ich sehr lustig, das dann einmal zu schauen, wie die das dann sehr, sehr humorvoll kommentiert haben. Ich glaube, Fernsehen wird so ein bisschen arschen. Ich habe letztens mal einen Film im Fernsehen geguckt, das finde ich auch mal ganz, wenn so sonntagabends nichts kommt und ich gucke meistens dann so um 10 Fernsehen, dann kannst du mal aufs Erste schalten, dann kommen immer diese... Was hast du geschaut? Wie ist das? Operation... Bei Kürben? Nee, es ging um so einen Kinderpornoring. Die versucht haben zu sprengen. Französisch? Nein. Operation, wie hieß denn das? Ach, keine Ahnung. Aber jedenfalls war das ein sehr trauriger Film. Oder ein richtiger Film? Nein, das war ein richtiger Film. Das war eigentlich ziemlich traurig. Ich weiß nicht, ob War das der mit den Polizisten? Richtig, ich weiß nicht, ob das auf realen Begebenheiten war. War traurig, weil dann die Kinder Pornoverbreiter einfach alle gefasst wurden. Ey, das habe ich auch geguckt. Das war aber so ein Krimi oder so. Ne? Das war wie eine Art Krimi, ja. Ich habe nicht geschaut. Hm, hab ich auch geguckt. Das waren so ein Jungs, so eine junge Ermittlerin und also so ein Team um die halt rum. Und die wollte halt diesen Kinderpornoring aufdecken. Und dann hat die halt immer mehr herausgefunden, dass da auch Leute aus der Polizei drin sind. Und immer wenn die halt versucht hat, diesen Ring zu sprengen, hat, also der hat dann ein SWAT-Team da und was weiß ich. Und das war, die waren halt in Flagranti. Das haben die auch beobachtet. Aber das SWAT-Team wurde dann halt einfach wieder abgezogen. Weil einfach irgendein Verfassungsrichter gesagt hat, nee. Ich will meine Kinderpornos haben. Ja, richtig. Du hast ja gesagt, das hängt da alles zusammen. Und genau, aber wo in dem Krimi eigentlich aufgezeigt wird, dass du als kleiner Mütter keine eigentlich Chance hast. Diese Gerechtigkeit völlig gefehlt hat. Ja. Die ist dann, glaube ich, nee, die wurde nicht getötet. Aber die... Spoiler! Nee, die wurde nicht getötet. Ja. Noch irgendwelche Themen, die wir für unseren, also für unser heutiges Thema Medienkonsum ansprechen wollen? Ich hätte noch Horrorbücher von Franz Fitzek. Ich weiß nicht, ob jemand... Nee, Franz heißt er nicht. Nee, der heißt anders. Sebastian Fitzek. Mhm. Horrorbücher. Die sind super. Hast du die gelesen? Der Augensammler habe ich gelesen. Ja, die sind wirklich großartig. Wenn ich schon sowas höre, die sind großartig. Also ich habe... Hast du solche Bücher? Nee, meine Tante, die Anstalt, der Seelenbrecher habe ich gelesen. Da habe ich, hast du dir danach wirklich gedacht, so könnte, also der schreibt das ja eigentlich immer so, dass er das eigentlich, also es ist eigentlich realistisch, du könntest dir das wirklich vorstellen, ne? Aber man muss es nicht machen. Das ist eigentlich bei dem immer, das ist keine Fiktion, sag ich mal, das ist immer so. Es ist halt so übelst kurzweilig, ich lese sowas eigentlich, ne? Ja, ist richtig, du hast, also die sind auch nicht dick, die Bücher, die kriegst du auch relativ schnell durch. Aber ich finde die auch relativ fesselnd. Es bleibt dir halt nichts außer der Grusel. Ja, aber den finde ich eigentlich gerade schön. Und, ja, da muss ich dir zustimmen. Und du fragst dich dahinter manchmal, ist das eigentlich, wäre das so möglich? Wie mit diesem Seelenbrecher, der hat die ja immer wie in Trance versetzt. Oh Gott. Und dadurch haben die dann alles vergessen. Hm. Und die sind dann so, die, bis sie dann gestorben sind, die lagen wie im Koma. Und dann, das soll ja wirklich, also das ist ja Sachen, die gibt's ja wirklich. Das ist wirklich ein bisschen gruselig. Also, naja, ich lese mehr so, wissen Sie, so Romanzeug, was also realitätsbezogen ist. Deshalb mag ich Fantasy auch überhaupt gar nicht mehr. Früher mochte ich es. Ich mag es auch. Na, Fantasy ist geil. Ich mag Fantasy auch. Immer noch. Ja. Ich habe ja schon mal im Podcast über Altera geredet. Das fand ich immer... Halt, stopp. Altera, ich liebe Altera. Das ist toll. Das ist auch noch das, aber nicht den vierten Barricats, nicht den vierten lesen. Ich habe nur den drei gelesen. Ja, das Barricats, das ist mit eins der geilsten Tierliebenden Romane. Die halt, der Hauptcharakter ist eine Katze. Und es spielt um so Katzenclans im Wald, die sich gegenseitig... Feuer, die haben steigen dann so auf. Fell und das bedeutet ein Warrior. Was? Krieger. Ja, Kriegerkatzen. Kriegskatzen. Ey, ich habe manchmal so ein 300 Seiten Buch innerhalb von einem Wochenende gelesen. Ich hab's so schlimm. Wow. Das habe ich bei Altera 2 gemacht. Da habe ich irgendwie das Hälfte. Und drei Fragezeichen habe ich auch noch gelesen. Das passt zwar überhaupt nicht rein. Doch, die waren aber auch relativ cool. Fragezeichen. Aber das ist ja das Hörbuch. Bitte. Fand ich viel besser als TKKG. Also, die Hörgeschichte. TKKG hat mich immer genervt. Da fand ich schon über dieses dumme Intro total zum Kotzen. TKKG. Und Tarzan war eigentlich so ein totaler Bully, der einfach alle verprügelt hat. Und dann so, ja, ich kann ja meine Judo-Rolle. Und dann hat er alle verhauen und dann... Stimmt, Tarzan war ja von TKKG. Ne, genau. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi. Genau. Ja, und, das schaut da, hä? Aber Gabi hatte noch ihren Hund, wie hieß denn der nochmal? Oh Gott, jetzt... Keine Ahnung. Und dann hat es noch die fünf Freunde, auch mit dem Hund. Das war der Hund. Schlecht. Und Tony mit der Hund. Ich war mal bloß zu blöd, in die Kinofilme zu gehen. Ja, ich... Weil ich war damals größter Fan von fünf Freunden und als es jetzt so mit 17, 18 Jahren im Kino kam, fünf Freunde, war ich mir zu blöd, da reinzugehen. Also drei Fragezeichen war echt nicht schlecht. Das habe ich auch ganz gerne gelesen. Das war echt so gut. Ich habe noch die alten gelesen, wo du vorne nur zwei, drei weiße Fragezeichen und drinnen von irgendwie Hitchcock empfohlen. Das war irgendwie so. Nee, es war wirklich so mit Alfred Hitchcock. Keine Ahnung, ob der da irgendwie seinen Namen dafür gegeben hat oder so. Wer weiß. Aber so ein potenzielles Schulliteraturzeug lest ihr nie, oder? Nein, von der Schule aus halt. Naja. Aber potenziell nicht. Also wir müssen jetzt Maria Stuart, das ist ein Kackbuch. Ich mochte Physiker. Ich musste das Ganze lesen. Kurze Frage, hat jemand zufällig Der Sandmann? Ja, nee, aber ich habe es gelesen. Buch, das haben wir mal in Deutsch gelesen. Das war übelst creepy. Hast du das? Nee. Der Sandmann ist aber relativ cool. Aber Maria Stuart ist scheiße. Aber, das ist wirklich, Maria Stuart ist die erste Protagonistin, die ich gehasst habe. Wo ich mir gedacht habe, nee, da gibt's Gott sei Dank ist die gestorben. Faust, ich hasse Faust. Ja, das finde ich aber... Nee. Faust ist Faust 2. Faust 2 ist ein bisschen wie ein LSD-Trip, aber... Das ist der gleiche, Mann. Ja, nee, aber ich meine jetzt der Inhalt auch vom Buch ist ein bisschen seltsam, Faust 2. Ich hasse die Person Faust einfach fies. Der ist auch seltsam, ja, aber Maria Stuart finde ich noch ein Stück... Maria Stuart finde ich noch ein Stück bescheuerter. Also, warum die... Also, ich verstehe nicht. Der wollte vermitteln. Stuart fand ich von der Sprache unheimlich schön, ja, aber ja, an sich von der Geschichte halt fies verworren. Weil ich meine, die hat aber quasi allen Lüsten gefroren, die es gibt, ist bei ihrem Königreich rausgeflogen, geht nach England, ist so dreist, dort ihren Thron Anspruch durchsetzen zu wollen und heult dann rum, dass sie in Gefangenschaft gerät. Gar nicht, deshalb war die ja nicht dort. Nee, die wollte eigentlich nur fliehen, aber Max im Prinzip wollte sie ja auch so ein bisschen, also ja, sie hat ja dort sich so erwartet, doch, dann gehe ich jetzt nach England, da ist ja meine Familie. Aber die wird ja fies positiv dargestellt. Ich weiß, die war eigentlich gar nicht positiv. Ja, die war scheiße. Ich habe, wie hieß das Buch, was wir... Emilia Galotti? Genau, das habe ich, wir haben es im Unterricht behandelt. Ich habe aber damals das Buch nicht gekauft und wir hatten eine Deutschlehrerin, die schlecht war und der Meinung war, ja, wenn er das nicht habt, ist es auch nicht schlimm. Und ich habe das Buch echt nie verstanden. Ich habe im Unterricht gemalt und ich hätte Mia Galotti theoretisch behandelt, aber ich weiß nichts mehr darüber. Ist einfach ganz melancholisch an die Warrior Cats gedacht. Ja, aber es ist ja bei manchen Büchern so, wo dann die Lehrer sagen, okay, wir behandeln es nur teilweise, wie auch zum Beispiel, was war es? Faust 2 haben wir teilweise. Ja, wir auch. Wir was, aber was, ich was wir daraus, ohne Mist, bei Faust, ich hatte es ja noch bei Frau Müller, die ihr jetzt noch habt. Oh, nee. Aber Frau Müller war die beste Deutschlehrerin, nee, die hatte. Die war schon gut. Ich hab, ohne Mist, ich habe jetzt noch von Faust. Vision. So profitiere ich noch von Frau Müller. Wieso, Alter? Also die hat Faust so gut durchgenommen. Also, oh. Wirklich. Vor allem Französisch. Faust war all mittelmäßig. Ja. Entschuldigung. Nee, also. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Ich sage jetzt, Faust fand ich auch gut, aber Faust 2 war. Ja. Na, Faust 2 war auch viel länger. Ja, aber habt ihr das mal gelesen? Nein, nee. Teilweise. Also. Der reist durch Zeit und Welt und. Oh, Alter, Mann! Mit einer Fistus, das ist der Sinn an der Sache. Du hast Faust nie verstanden. Was zum Teufel? Und am Ende baut er einen Damm und dann ist er erfüllt und stirbt. Cool. Stirbt. Ich glaube, das ist ein gutes Ende, um tolles den Podcast langsam abzuschließen. Faust, was denn? Also ich mag da auch einfach lieber diese Warrior. Ja, die Warrior Cats. Das ist super. Katzenstämme. Hauskatzen. Ja, da gab es 4 Clans. Die müssen wir jetzt nicht mehr zusammen kriegen. Hauskatzen. Da kann man sich das noch mal identifizieren. Es gab den Schattenclan, das weiß ich noch. Das war der Böse. Ein Sternclan. Und, das waren die Heiligen. Gab es da auch Angora-Katzen oder? Also so Katzenkatzen. Du ziehst den Dreck, mein Warrior Cats. So, ich glaube, wir können langsam so ein bisschen... Man muss ja dazu sagen, es ist auch schon spät. Ja, naja, so spät jetzt auch nicht. Ja, für Christoph ist es spät. Ja, für Christoph ist es spät, der geht viel zu spät. Wir haben einen Podcast, haben wir 12:30 aufgenommen, den haben wir, glaube ich, nie veröffentlicht, oder? Nee, den habe ich immer auf Platte. Der kommt dann als Special. Den schneide ich mir. Da waren wir so müde, ich glaube, da bin ich zwischen eingeschlafen. Hast du einen Warrior Cats gefunden. Aber ich hoffe, im Vergleich zum vorherigen haben wir dann, also Relaunch jetzt, wir sind jetzt in der... Mir hört niemand zu, oder? Doch, ist die Katzensprache geschrieben. Leute, bitte. Als in jeder Pfotenabdruck, ja. Bitte lasst uns noch das Ende ordentlich durchziehen. Das Ende ordentlich. Also, ich hoffe, wir kriegen jetzt weiterhin auch gute Themen hier in unsere Brechmedien, in unserer Truppe hin. Das mit dem Intro und dem Cover müssen wir noch schauen. Das Intro mache ich, probiere ich. Das ja genau, und das Cover kriegen wir wahrscheinlich auch die Tage. Vielleicht kriegen sie auch noch dazu hochgeladen. Ja, sonst werden wir uns wiedersehen zu einem nächsten Thema von Medien. Mal sehen, was wir uns da aussuchen. Es ist ja breit genug unser Bereich. Wollt ihr noch was sagen zu der Folge oder jetzt? Ich habe gerade echt einen Lachkrampf. Nee. Wir hatten schon, also Josie ist glaube ich heute die am meisten gelacht hat. Ich muss glaube ich in die Bibliothek mir Warrior Cats ausleihen. Ich will das nochmal. Ein Meisterwerk. Teil 1 bis 7 empfehle ich, ab dann wird's. Der kätzischen Literatur. Ketzerisch. Eieiei, die Bundeswehr hat überall ihre Finger drin. Bevor es noch weiter ausartet, wir beenden das jetzt schon. Wie immer und gehabt, ich bin immer noch der Adam. Ich bin der Christoph. Ich bin die Josie. Und ich bin der Max. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal in der gleichen Runde. Tschüss.